Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Unser Thema heute ist endlich alt. Es hat sich hast du dir ausgedacht? Das habe ich mir ausgedacht. Soll ich dich in der dritten Person anreden oder in der Das darfst du dir aussuchen. In der zweiten oder in der ersten? Ich würde gerne im Pluralis Majestatis angesprochen werden. Alles klar. Denn ich bin letzten Monat 30 geworden. Und ich finde, krass. Wie alt bist du jetzt? 23, glaube ich. Ja, genau. 23, genau. Und ich fand ja immer schon interessant, das ganze Thema Erwachsenwerden, wie sich das anfühlt, wenn man dann irgendwann mal wirklich alt ist. Und ich habe damals mit 16 immer gedacht, werd doch endlich alt, damit du dir den ganzen Scheiß von den Erwachsenen nicht mehr gefallen lassen musst. Teach me, Sensei. Genau. Und jetzt wollen wir dann wirklich mal, und mit 30 darf man auch so langsam sagen, dass man alt ist. Und ich habe mich immer gewundert, was ist denn mit den ganzen Erwachsenen? Haben die einen Plan von irgendwas? Wissen die überhaupt, was die da machen? Wissen die, haben die das Geheimnis dieser Welt schon herausgefunden? Und ich glaube, das ist gar nicht so. Also ich kann es jetzt aus der ersten Person auch sagen, es ist nicht so. Kein Erwachsener weiß, was er macht, zumindest die wenigsten. Kann ich soweit unterschreiben. Aber ist das nicht auch, also ich meine, ich will jetzt nicht hier all over your track shitten, so, aber ist das nicht auch mittlerweile so voll, dass das Internet-Meme so, keiner hat eigentlich eine Ahnung, was man überhaupt macht. So. Und es ist so dieses, also ne, achso, du meinst früher wussten die Leute so mit 18, 20 dann doch noch, was los ist, aber das haben wir jetzt einfach so in den 2000er Jahren verloren. Nee, also im Sinne von, war schon immer so, aber jetzt die Erkenntnis, dass einfach Erwachsene eigentlich auch nur so basically so komische Teenager, wir sind keine Teenager, wie nennen wir, so Studenten sind, die eigentlich gar keine Ahnung haben, die halt nur wissen, wie man eine Rechnung bezahlt, sozusagen. Ich glaube, oder selbst manchmal Prime. Ja selbst das nicht mit den Rechnungen. Sonst würde es ja so Peter Zwegert-Sendungen mit 50-Jährigen, die immer noch Rechnungen aus ihren 20er haben. Ist ja eh, also das finde ich zum Beispiel persönlich extrem schockierend, war so meine Feststellung, weil du hast ja quasi in deiner Kindheit bis hin zu, weiß ich nicht, den Early 20s oder sowas, hast du ja so diese Vorstellung, dass halt eben Erwachsene total wissen, was sie tun und so weiter. Und dass die halt auch eben so ein bisschen, du hast so diesen, das ist so ein bisschen dieser, keine Ahnung, antrainierte, angeborene Respekt vor den Älteren und so. Und dann irgendwann begegnest du Menschen, die halt wirklich 20, 30 Jahre älter sind als du. Und du merkst so, die sind einfach dümmer als du. Und die haben einfach gar keine, also die haben so, noch nicht mal so im Sinne von, okay, die sind jetzt nicht so weit gereist, so, keine Ahnung, die haben jetzt nicht die super, ne, nicht jeder ist so extrem intellektuell, wie wir uns halten. Wie sagt man es? Für wie wir uns halten, genau. Ja, genau. Merkt man wieder, wie dumm der Max eigentlich wirklich ist. Genau, weißt du noch ist nicht mal, wenn man genau. Versucht man mal so einen komplizierten Satz genau. zu sagen. Und dann da redet man gerade darüber. Totalausfall. Da redet man gerade darüber, für wie blöd man die restlichen Menschen hält. Ja. Karma, oh, instant. Mega. Ja, genau. Aber guck mal, jetzt wollte ich nur kurz das zu Ende bringen, ne? Weil dann bist du in so einem Gespräch und das ist nicht mal so ein, Faktenwissen-Ding, sondern einfach so ein richtig so ein Intelligenz-Ding. Und du merkst so, du hast eher das Gefühl, als würdest du mit so einem 12-Jährigen gerade reden und das ist so ein 50 Jahre alter Mann. Und das fühlt sich einfach, da fühlt man sich extrem ungut. Doch, das stimmt. Das kenne ich auch. Ich kenne das zum Teil sogar von Lehrern und Professoren, also Leute, die ja eigentlich dafür bezahlt werden, klug zu sein und das auch weiterzugeben. und ich meine jetzt noch nicht mal so, dass Obrigkeitshass. Ja, also nicht Hass. Das ist eine ganz milde Enttäuschung, ist das. Und, basically like my entire life. Ja, genau. My das auch, das wird auch der Untertitel meiner Biografie sein. Eine milde Enttäuschung in drei Akten. Okay, und, ja, ich weiß, was du meinst. Naja, genau, und ich denke dann manchmal, viel, viel schlimmer als Leute, die mit 50 dann halt auch nicht so klug geworden sind oder nicht mehr sind, finde ich, wenn man merkt, dass die Leute mit 50 immer noch so gar nicht wissen, wie der Mensch an sich funktioniert, wobei die ja nun wirklich zum Teil das Doppelte an Lebenserfahrung haben. Und ich würde gerne wissen, vielleicht einer von unseren älteren Zuhörern könnte uns das ja sagen, wie das so ist mit 50, ob das noch groß anders ist zum Thema endlich alt. Ihr seid ja nun wirklich endlich alt. Wie fühlt sich das an als so richtig dummer 50-Jähriger? Das so richtig an, so richtig, wie fühlt sich das eigentlich an, so richtig blöd zu sein? Ich würde mal gerne von unseren Zuschauern hören, die jetzt genau in das Raster fallen, was wir gerade beleidigen. Wie ist das? Wie fühlt man sich als dummer Mensch? Ja, genau, wie ist das? Erklärt uns das mal, wenn ihr dazu sprachlich in der Lage seid. Nein, also was ich sagen will ist, mit 50, und das merke ich halt doch immer öfter, dass ich Leute treffe, die dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und die scheinbar immer noch nicht daraus gelernt haben, was so in den letzten 50 Jahren menschlichem Miteinander passiert ist. Also die wirklich noch ganz extrem oder vielleicht auch einfach gar keinen Bock mehr darauf haben, so auf generelle menschliche Normen zu achten. Oder aber, und das führt mich zu meinem nächsten Punkt, ob die Leute einfach irgendwann so eine Art Weltenmüdigkeit verspüren. Also wirklich, du wirst weltmüde, du hast einfach keine Lust mehr. Das glaube ich auf jeden Fall. Du siehst, dass doch immer wieder das Gleiche ist und du teilst so deine Menschen, die du getroffen hast, in deine 4, 5 Musterarchetypen ein und hast die Gespräche auch schon zigtausendmal gefühlt. Weil das habe ich jetzt auch zum Thema endlich alt. Das Gefühl habe ich manchmal, dass ich doch so denke, du sprichst da mit Leuten und sagst, ja, das habe ich aber schon mal gehört und vielleicht bist du dann auch wieder jenige. Und man wird dem Menschen natürlich auch nicht gerecht, wenn man das macht. Boah, ja, das klingt jetzt schon mega depressing. Lass das mal direkt canceln den ganzen Tag. Genau, wir gehen jetzt auch wieder zu einem lustigeren Thema. Heute ist der 100. Jahrestag der großen Massenverstümmelung. Wir gehen jetzt wirklich zusammen. Tibetische Mönche, 40.000 tot. Genau. Wir gehen jetzt zu einem angenehmeren Thema. Und zwar gehen wir jetzt mal zu Filmen über. Und zwar, mir ist heute eingefallen, ein schöner Film zum Thema endlich alt. Flucht ins 23. Jahrhundert. Habe ich noch nie gesehen, will ich aber drüber reden. Okay, und zwar handelt das von einem Typen. Wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen. Darf ich an der Stelle kurz mal unterbrechen? Ich habe gerade ich verspüre gerade einen extrem großen Drang, mir einfach so ein Glas Erdnussbutter zu holen und einfach das zu essen währenddessen. Ja, vielleicht können wir so ein Fahrstuhlmusik oder sowas einspielen. Ja, wir machen jetzt kurz Fahrstuhlmusik, während sich Max Erdnussbutter holt. Ich finde es übrigens fragwürdig, dass er sich Erdnussbutter holt und währenddessen einen Hund im Zimmer liegen hat. Und ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber wir werden es ja hoffentlich gleich hören. Also wir können eigentlich direkt wieder zurück zum Thema mild bzw. major disappointment, weil das ist voll das ist so ein Pretend-Erdnussbutterglas. Das ist, kennst du das? Bei Erdnussbuttergläsern, wenn einfach alles an der Außenwand klebt und du denkst so, boah, geil, so ein richtig geil volles Glas mit Erdnussbutter, was ich jetzt die nächste halbe Stunde einfach ganz esse, ohne irgendwas anderes. Und dann ist einfach innen gar nichts. Und es ist einfach nur diese Trollbutter, die an der Außenwand klebt. Wenn du dem Hund, der bei dir im Zimmer liegt, eine große Freude machen willst, dann schmeißt du dem das jetzt auf den Boden. Ich könnte es auch über meine Balls schmieren. Oder, also habe ich zumindest gelesen, dass man das so macht. Wenn du dem wahren Halter eine große Freude machen willst, dann lässt du das sein. Wir waren bei Flucht ins 23. Jahrhundert. So, und in diesem Film geht es darum, ich weiß nicht genau, warum es Flucht heißt. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nur öfter mal davon gehört und mir eben den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen. Aber auch nicht ganz. Es geht darum, dass in der Du bist so spontaneous, Mushroom. Nicht, daring. Nicht zu nahen Zukunft. Ist nur mal deine Erdnussbutter und ich erkläre es dir im Film. Ja. So, in der nicht allzu nahen Zukunft gibt es unter der Erde eine, glaube ich, Stadt oder eine Welt. Und die Leute leben alle ganz happy miteinander, bis sie 30 werden, dann wird man nämlich getötet. Ah, okay. So. Das kommt mir sogar irgendwie bekannt vor. Genau, das hat auch jeder schon mal gehört. Aber ich weiß nicht, ob das klingt nach Hohlwelttheorie. Und kommen da Echsenmenschen vor in dem Nee, ich glaube, es sind keine Echsenmenschen. Aber ich mache das als Hausaufgabe. Ich gucke mir bis zur nächsten Folge, gucke ich mir den Film an. Wenn er nicht total scheiße ist, dann mache ich sofort wieder aus. Aber dann lese ich aber wenigstens den Wikipedia-Artikel zu Ende. So. Und ich finde das ganz interessant mit dem 30 und dann stirbt man. Es geht dann in dem Film darum, dass der eine dann, natürlich gibt es ein paar Leute, die das nicht so toll finden, wegrennen und bla bla bla, ich glaube, ich muss mit Also der Chosen angucken. One, der dann die Gesellschaft in Frage stellt, bla bla bla bla. Ja, genau, ja. Genau. So, aber zu Filmen. Ich wollte eigentlich nur das Thema zu Filmen ausweiten. Oder so. Ne, die Diskussion zu den Filmen führen. Und dann fiel mir ein, es gibt ja auch noch tatsächlich einen Film zum Thema Endlich alt. Aber was hast du denn so in letzter Zeit geguckt? Gut und schlecht. Bitte an nicht Film? Die mittelmäßigen, genau. Das ist echt ein bisschen ein doofer Ansprechpartner, weil ich habe echt sehr stark meinen Filmkonsum sozusagen reduziert, seit ich so einen Scheiß, seit es eigentlich Netflix gibt. Also das ist echt die fucking Geißel der Menschheit in letzter Zeit. Weil, ich weiß nicht, Filme sind so. Also ich mag Filme per se natürlich gerne, aber wenn ich jetzt zu Hause irgendwie auf dem Bett chille und einfach mich nur berieseln lassen will, dann gucke ich in der Regel keine Filme, weil die, das ist immer so, das ist danach abgeschlossen so und du kannst nicht einfach noch einen Film, also. Oh ja, das stimmt. Du kannst nicht die nächste Folge angucken und du hast dadurch sowas, das ist halt so ein definiertes Ende. Sowas und dann endgültiges weißt du wieder so, Filme. Ja, wirklich. Und dann ist einfach so, keine Ahnung, danach, fühlst du dich extrem schlecht, wenn du dann nichts Richtiges machst, so, weil so ein Film geht ja auch irgendwie 1,5 Stunden oder was. Und anstatt irgendwie, du kannst halt locker 6 Stunden am Stück irgendwie eine Serie bingen und da bist du auch die ganze Zeit, der Spannungsbogen ist nie zu Ende, weil du hast immer einen Cliffhanger, es geht immer weiter und du hast quasi immer eine Excuse, irgendwie weiterzugucken. Ja, ich finde auch bei Filmen, genauso wie bei dünnen Büchern, die verabscheue ich ja eigentlich. Das hört sich jetzt wieder so fürchterlich überheblich an, aber ja, bei mir ist das mit Filmen und Büchern so. Ich erstmal setze ich mich dann hin und dann lese ich und dann habe ich mich gerade auf die Charaktere eingelassen und habe mich gefragt, was war wohl vor dem Buch, was passiert danach, und dann ist das vorbei. Und das ist bei Filmen auch ganz oft so, dass ich 90 Minuten investiere meines Lebens, ja, für Charaktere, die ich dann nie wieder zu Gesicht bekomme, wenn es jetzt nicht ist echt so, Prequel, Sequel und noch dazu gibt. Und ich glaube, deswegen bin ich auch viel mehr für das Format Serien offen, und ein Film, der muss einfach einiges zu bieten haben, ne? Und damit man da emotional investiert. Ja, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, also ich finde Filme halt, also ich meine, das ist jetzt, ich will jetzt nicht abschänden auf Filme, ne? Aber es ist halt, das Investment ist ja auch viel mehr, du investierst viel mehr Aufmerksamkeit, und weil der, du hast ja so eine gewisse Plot-Dramaturgie und irgendwie gewissen Spannungsbogen, und da ist ja in einem Film in der Regel alles mit drin, sozusagen, ne? Und das heißt, du musst diesen ganzen emotional Rollercoaster sozusagen mitmachen über den Verlauf von 90 Minuten, anstatt irgendwie halt, keine Ahnung, 3 Stunden lang, weiß ich nicht, super meaningless, keine Ahnung, was habe ich geguckt, zum Beispiel, ab und zu, das ist so mein Entertainment-Ding, ist immer so Blacklist. So, das ist Serie ist voll über den Zenit raus, ist aber scheißegal, also einfach nur so Bad Guys, Covert Ops, People die and then they don't die. Und es ist so, das ist mit dem einen Typen von Stargate, oder? Boah, ist keine Ahnung, richtig? Ich habe Stargate nicht geguckt. Auf jeden Fall, das ist er mit einem Schauspieler, der sieht ziemlich dick aus und man denkt sich, der war früher bestimmt dünner. So, ja, das kann oder? Sein. Der ist, oh, das ist so das absolute Mastermind, und die Blacklist-Leute fragen den. Ja, genau. Spengler heißt der, oder irgendwie so. Nee, das war der von Ghostbusters. Ich weiß es nicht. Aber wir reden vom Gleichen. Okay, ich glaube, da habe ich die erste Folge geguckt, der Pilot. Ich hasse ja Piloten zum Beispiel bei Serien. Den habe ich geguckt und dann nicht weitergeguckt. Die Serie hat mich nicht so ganz abgeholt, da wo ich gerade war, emotional. ich war gerade nicht so Blacklist-mäßig drauf. Was hab ich denn geguckt? Ich habe geguckt, in letzter Zeit gucke ich The Americans. Das hast du erzählt. Das wollte ich mir auch eigentlich noch mal reinziehen. Ja. Habe ich nicht gemacht. Finde ich auch cool, auch irgendwie kann man sich angucken, ist jetzt aber nicht ein Highlight wie zum Beispiel Fargo, wo ich ja immer noch, ich glaube, das ist immer noch mein Liebling. So, die erste Staffel Fargo war für mich, Fargo war super, glaube ich, das Beste. Und dann, also jetzt der Netflix-Remake. Da. Ja, genau, okay. Genau. Den Film fand ich auch super. Dann habe ich gesehen, irgendwas mit Pines. Place Beyond the Pines war ein Film. Es ging darum, dass Matt Dillon ist FBI-Agent, wacht irgendwann in einem Dorf auf und alles ist ganz seltsam, und ich kann, glaube ich, auch nichts sagen, ohne zu spoilern. Okay. Das ist nicht das, wo die Leute revived werden oder so? Werden Leute revived? Revived werden. Nee, die werden nicht wiederbelebt. Es ist auf jeden Fall alles ganz komisch und geht nicht mit rechten Dingen zu und hat so einen leichten Akte X, Twin Peaks-Vibe. Twin Peaks mochte ich übrigens gar nicht, das war mir zu trashig. Klar. Aber das fand ich ganz cool, das habe ich auch bis zum Ende geguckt, aber die zweite Staffel muss ich jetzt auch nicht mehr sehen. Also ich glaube, ich bin jetzt durch damit. Und da war der Pilot aber übrigens sehr, sehr gut. Und ich bin ja auch eigentlich ein Freund von Serien, die auch am Anfang gut losgehen und nicht diesen typischen wart mal bis Folge 60, dann wird die Serie richtig geil. Ja, nee, das ist sowas fucked up. Genau. So, und da sind wir eigentlich bei dem Thema endlich alt auch wieder, denn das Ganze Warte mal bis Folge 60, Genau, Überleitung, was? Warte mal ab, bis du 80 bist mit der Serie, die wächst mit dir. Nee, ich meine so das generelle Filme, Serien schauen, das generelle Konsumieren von Unterhaltung. Denn einmal ist es ja so, dass man dass man ein bisschen nicht abstumpft, aber man denkt sich, das habe ich alles schon gesehen, das muss ich jetzt nicht nochmal gucken. Ne? Also das dann so ein- oder zweidimensionale Filme, wo man sich sagt, okay, der geht jetzt wahrscheinlich so oder so aus, aber der Weg dahin ist dann auch uninteressant. Und dabei ertappe ich mich immer mehr bei Filmen und Serien, dass ich mir was angucke und mir denke, das hast du ja schon gesehen. Und alt werden heißt ja jetzt nicht nur biologisch älter zu werden, sondern auch erfahrungsmäßig älter werden. Und damit kommt ja dann auch das Negative hinzu, dass man sich sagt, ich habe jetzt aber auch schon viel gesehen und ich bin nicht mehr wirklich begeisterungs- oder überraschungsfähig. Das klingt so traurig. Das klingt traurig. Wie ist das denn mit 23 nochmal gewesen? ich meine, also klar, was du sagst, ne, du hast da natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz, auf den du zurückgreifen kannst. Es ist ja aber auch einfach so ein Ding. Die Geschichten, die wir erzählen, das ist ja genauso wie Popmusik des letzten Jahrhunderts an oder so. Es gibt einfach so Schemata, es gibt Archetypen. So, du hast, Love Story, du hast das verbotene Paar, irgendwie Romeo und Juliet mäßig. Du hast Cersei und Jamie Lannister auch. Ja, genau, du hast irgendwie den Villain, du hast den Hero, du hast die Helden, die Reise, die der Held sozusagen macht. Ne? Am Anfang halt irgendwie so ein Pimpf und dann halt irgendwie so eine Trainingsmontage und dann irgendwie ist erst alles super awesome und dann gibt's nochmal so diesen krassen Antiklimax und dann halt, ne? So, also das ist ja wirklich, jetzt lass mich lügen, was ist denn das? Aristotelisches Theater? Alexandrinisch? Was ist das? Was war das nochmal? Wer hat das sich ausgedacht mit dem? Sollen wir so Sachen nehmen bei Wikipedia, weil sonst Ich glaube genau, ich schaue jetzt mal bei Wikipedia rein und du redest weiter. So. Ah, okay, ich rede weiter. Genau, du redest weiter. Also ich gebe einfach gefährliches Halbwissen von mir und du fact-checkst es dann und dann kannst du mich sensei-mäßig belehren. Also ich sag, es ist Aristoteles mit dem Theater und den vier Akten und dem Antiklimax und so. Das war das aristotelische Drama. Sag ich doch. Da liegst du erst richtig, dann wieder falsch und dann sag ich's endlich richtig. Ja, genau, und also zwar Aristoteles, ist das, ja. Exposition, Steigerung, Höhepunkt, retardierendes Moment und die Katastrophe. Ah ja, richtig, genau. Retardierendes Moment. Das retardierende Moment. Ja, genau, und irgendwann, stimmt, und irgendwann hat man das dann gesehen. Und aber beziehungsweise die Katastrophe, das ist ja ein Drama, das ist ja ein altes Konzept, das wurde ja quasi, der retardierende Moment, Hollywood hat das ja sozusagen um das Happy End erweitert, so ein bisschen. Das gab's ja früher in der Regel nicht, ne? Früher war so dieses Ding, keine Ahnung, Don Giovanni, dann geht halt zum Schluss die Hölle auf und der Typ wird halt verschlungen, so. Also, ob das jetzt ein Happy End ist oder nicht, kann man sich drüber streiten. Oder halt, keine Ahnung. Muss man wissen, wie es da in der Hölle aussieht. Was war das irgendwie hier, wie hießen die Kinder nochmal? Kabbala und Liebe oder so ein Scheiß, wo die halt zum Schluss stechen sich alle ab, Romeo, Julia, alle sterben, so. Also, ja, dieses Ding. Genau, also das ist ja dann die Dramaform. Ja, genau. Und mittlerweile ist es ja in der Regel einfach so, du hast diesen Moment, wo alles auf der Kippe ist und dann keine Ahnung, opfert sich Arnie selbst und the good guys survive, so. Ne? Das ist genau. Also das more recent thing. Ja, und das haben wir jetzt, glaube ich, alle schon so oft gesehen, dass man dann sagt, wir brauchen was Neues. Aber es kommen ja jeden Tag neue Menschen nach, gerade in China. Und, The dog is... The dog is on fire? Nee, alles gut. Schmeiß die Erdnussbutter für ihn hin, dann hast du wieder 20 Minuten Ruhe. Ja, die ist leider schon alle. Aber Serien und Filme genauso so in Verbindung mit alt werden oder erfahren werden oder einfach nur langweilig werden und man denkt sich, macht alles keinen Spaß mehr. Was mir jetzt noch einfällt zum ganzen Unterhalten werden, ist momentan ja EM. Ja. So. Und wir haben uns ja das erste Deutschlandspiel angeguckt, auch nur mäßig befriedigend. Ich glaube, das endete dann damit, dass wir eigentlich mehr nur gelabert haben und gar nicht wirklich geguckt haben. Und so wirklich, ich habe jetzt ein paar Spiele noch gesehen und so wirklich interessiert Feuer und Flamme bin ich gar nicht mehr für die WM. Nee. Oder EM. Nee, ich auch nicht. Also das ist aber so dieses Mal spezifisch so. WM zum Beispiel letztes Jahr war nice, da hatte ich auch Bock und keine Ahnung. Also ich meine, gut, ich bin, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr so, ich bin nicht mehr so mit Flagge auf dem Rücken rumgelaufen oder sowas. Aber das ist dieses Jahr, also erstens ist das Wetter scheiße. Stimmt. Was, glaube ich, schon ein großer Faktor ist. Und zweitens, ich weiß nicht, das ist so mein Eindruck zumindest. Wir hatten uns, weißt du, mit der WM 2006 und diesem ganzen Ding bis dahin und generell dieses irgendwie, ne, Merkel, most powerful woman in the world, irgendwie Time Magazine, Deutschland, super, alles geil. Wir haben jetzt wieder so ein schön bisschen Confidence aufgebaut als Deutsche und es war eigentlich alles schick und wir waren so ein bisschen die Vorreiter, Exportweltmeister, dies, das. Jetzt kommt diese scheiß irgendwie AfD, Pegida, Flüchtlingskrise, komplett scheiße wieder und jetzt denkst du wieder so, fuck. Das macht gar, das stimmt, also ich darf mich gar nicht mehr freuen, oder so, man freut sich ja nicht, aber so ein bisschen so dieses, ich darf nicht mehr frolicken irgendwie, weil ich Deutscher bin. So, das ist ja, das, da, aber ich, da habe ich eine Geschichte zu. Ich habe nämlich gestern darüber nachgedacht, wann das bei mir aufgehört hat mit dem ganzen Fußball ist klasse und dieses Wir haben gewonnen. Ne? Ja, und zwar war das, da habe ich noch in Wuppertal gewohnt, das war vor 8 Jahren? Das war die EM in Österreich. So. Okay. Und 2008, ja, vor 8 Jahren war das. So, und da habe ich noch richtig Spaß gehabt. Da war immer noch so ein bisschen, ne, auf den Flügeln von der WM im eigenen Land. Und das hat ja auch Spaß gemacht. Und das war alles so schön ohne, ohne rechts. Ne? Da hat man nicht ständig irgendwie gedacht. Ja, und dann waren wir da abends am Bahnhof. Und das war auch alles cool mit 100.000, also 100/1000 anderen Leuten. Und dann brüllte da einer durchs Megafon. Und jetzt alle hinsetzen und aufstehen und hier und ho. Und das war auch alles ganz lustig. Und dann habe ich leider gesehen, wer das war. Und zwar waren das so ein paar Warte mal, der aufgestanden ist oder der Nee, wir sind ja alle aufgestanden und haben uns hingesetzt. So. Aber so der Anheizer, der Typ, der da auf so einem VW-Bulli stand. Ja, und das war ein Neonazi. Und, ungeil. Und das war richtig ungeil, dass ich da quasi Befehle von einem Neonazi nicht nur gehört, sondern auch befolgt habe. Und wir sind dann auch alle nach Hause gegangen und das hat dann auch gar nicht mehr so Bock gemacht. Das hat mich jetzt nicht groß verfolgt und ich bin da auch nicht in eine wochenlange Depression oder Krise gefallen. Aber es war halt dann irgendwie auch nicht so geil, wenn man sich denkt, okay, ne, das muss ich auch, glaube ich, nochmal mit mir selber ausmachen. Aber und dann ging das weiter mit der nächsten WM, EM und dann kam Brasilien und das war dann für mich so der letzte Stoß ins Fußballherz, als man dann gehört hat, was das für eine korruptionstriefende, menschenverachtende Scheiße ist, dieser FIFA-Verein. Ja, und es ist so schade, finde ich, das Ganze, weil eigentlich denke ich mir eigentlich, also ne, ich bin jetzt auch nicht derjenige, ich bin jetzt nicht der Dude, der sich irgendwie über seine, ich bin ja eh kein Fußballfan sonst, ne? Ich bin ja einer von diesen WM-Guckern, so die dann so, weil ich früher habe ich ja selber Fußball gespielt und fand das auch alles cool, aber irgendwann hat es dann auch aufgehört. Also ich meine, quasi zum Punkt, also der, ich bin jetzt nicht einer dieser Leute, die sich halt irgendwie über ihre Mannschaft definieren, weil ich habe keine Mannschaft, ne, aber ich finde halt per se ist ja dieser ganze sportliche Gedanke und auch diese Institution, Fußball, was ja so ein Welthype ist, so ein bisschen, bis auf Amerika vielleicht, finde ich eigentlich eine super Sache, weil ich denke mir so, weißt du, das ist ein perfektes Outlet für alles, was vielleicht da ist. Du hast diese Identifikation mit dem Team, mit deiner Nation auch, du darfst irgendwie stolz sein, du darfst ein bisschen patriotisch sein, darfst ein bisschen mit deiner Flagge wedeln, darfst anfeuern, darfst ein bisschen irgendwie ärgerlich sein, wenn das irgendwie schief läuft. Meine Güte, so, du kannst dich auch mal ein bisschen kloppen mit jemand anderem, solange das jetzt nicht so krasse Russland Hooligan, darüber will ich gleich auch noch reden. Können wir auch noch reden. Genau. Aber auf jeden Fall, so per se ist das halt ein super Ding, wo ich sage, so geil, du hast den ganzen kompetitiven Faktor und diesen ganzen Patriotismus, ne, Identifikationsding, was ja viele Leute einfach brauchen, hast du alles drin, ohne dass du halt einfach so Bomben aufeinander schmeißt. Und das finde ich eigentlich total geil, weil das so schön pazifistisch ist. Und dann hast du halt so viel Scheiße drumherum, die einfach so diese, ja, wie so Taubenschiss auf so einer schönen Statue. Ja, genau, ja, wirklich. Richtig, genau. Das und eigentlich hat man die mal so in bester Absicht gebaut, aber jetzt ja, jetzt hauen sie sich trotzdem da drum herum und scheißen drauf. Ja, also nicht, dass genau. Es per se alles Kacke ist mittlerweile, aber es sind einfach so manche Sachen. Nein, das sage ich ja nicht. Das klingt jetzt so vielleicht die Suppe so mit versalzen diesen, halt. Ja, genau, so mit diesem ganzen so endlich alt und alle Filme sind jetzt scheiße. So soll es ja gar nicht klingen. Ich sag ja, einfach nur, so ein bisschen die Faszination only, ist weg. Only because I feel that way doesn't mean you have to. Richtig. genau. Und ich wollte ja nur erklären, warum ich so ein bisschen antriebslos bin, mir da jetzt jedes Spiel anzugucken. Why I'm a grumpy grandpa. Ja, nee, ich verstehe das. Kommt geht mir ja auch, genauso diese dann kommt ja auch noch dazu, irgendwie sind die Spiele auch langweilig. Ne? Man hat jetzt so mehr als 50% aller Spieler gehen mit 0-0 in die Pause. Und das einzig Interessante, was auf dem Platz passiert, ist, dass sich der Yogi die Eier kratzt und dann daran riecht. Da muss man ja eigentlich. Das fand ich sehr, sehr erfrischend, diesen Moment übrigens. Ich fand auch. Also, das war eigentlich klasse. Das war ein richtiges Statement. Also, wir brauchen mehr Leute wie Yogi in der Politik. Also, einmal fand ich schön. Sie einfach mal am Rednerpult schön mal die Eier kratzen, dran riechen. Das dann kannst du auch von der. Dann kannst du, wenn du das gemacht hast, dann kannst du danach wirklich frei von der Leber wegreden. So. Danach kannst dann kannst du auch mal TTIP canceln und irgendwie, weiß ich auch nicht, ein Veto gegen die Monsanto-Übernahme oder sowas. Auf jeden Fall, es gibt dir halt kein Mensch mehr auf der Welt die Hand, aber dafür hast du dann andere Vorzüge. Dude, Hand Sanitizer. Also es geht glaube ich so um die Geste, dass ich da mit der Hand nicht ran. Ja gut, also nicht direkt danach vielleicht. Also aber für mich hat der ganze Fall aber auch wirklich noch mehr Tiefe als einfach jetzt das Ganze, irgendwer hat sich da an die Eier gegriffen. Erstmal, die ganzen deutschen Medien sagen alle nur, der hat sich an die Eier gegriffen. Ich finde das viel bekanntere an der Sache, finde ich, dass der nachher an seiner Hand gerochen hat. Die Eier, die sind actually super pikant. Ich finde viel pikanter nicht, dass er sich an den Eiern kratzt hat, das machen die ja ständig da auf dem Fußballplatz, dass der danach daran gerochen hat. So, das ist für mich das Besondere, dass das erste Mal so in freier Wildbahn aufgenommen wurde. Und ich meine, die Fußballspieler, die rotzen da auch auf dem Boden und pinkeln, lassen den Löres aus der Hose hängen und pinkeln da vor 10.000 Leuten auf dem Boden, aber das mit dem an den Eiern riechen, dann kommt dazu, dass der Mann einen Sponsorvertrag mit Nivea hat. Und erstmal bist du als Nivea-Sponsor. Das ist eigentlich die beste Hidden, so subversive Werbekampagne, so die du im letzten Jahr gesehen hast. Aber so, dude, I cream. Sie haben einfach so diese geilen, schön eingecremten Nivea-Balls. So, ich kann da den ganzen so Tag gut lang scratchen. Da kann ich keine 40 Minuten die Hände von lassen. Nee, darum geht's mir. darum geht's mir nicht. You've just struck marketing gold. Write that shit down. Das ist wirklich die. Nee, mir geht's mir darum, dass sich Nivea jetzt auch denkt, scheiße. Das Ganze ging ja auch damit los, dass diese Trainercam, das ist ja ein italienisches Unternehmen, das hat sich quasi die Rechte an Yogi Löws Eiern gekauft. Was, echt und, jetzt? Ja, genau. Das ist nämlich nicht einfach nur irgendein YouTube-Video gewesen. Nee, das ist eine italienische Firma. Also, du kannst es natürlich auch gerade fact-checken. Aber ich bin mir fast sicher, weil ich es nämlich irgendwo im Internet gelesen habe. Und must be true. Ja, und das ist eine italienische Firma. Und die haben sich die Rechte daran gekauft mit den Trainern, wenn die labern und sich kratzen und sonst was machen. Die haben so eine exklusive, so eine Klausel. Okay, also mir genau. Ist alles egal. Aber wenn die auf Tape aufgenommen werden, wie die sich ihre Eier kratzen und danach dran riechen, das ist unseres. Das ist unseres, genau. Ja. Da würde ich auch gerne wissen, ob man darauf wetten kann, dass Yogi Löw sich im Endspiel. Mit Sicherheit. Mit ich glaube, das ist jetzt, also, wenn, ich habe vorher nie gewettet, ich habe so ein Tippspiel gerade im Büro am Laufen, ohne Geld, was irgendwie langweilig ist. Aber es gibt ja diese B-Win und diese ganzen Geschichten und ich wette, darauf würde ich jetzt wiederum darauf wetten, dass, wenn es das vorher nicht als Wettkategorie gab, dann gibt es das jetzt bestimmt. So, Trainer kraut sich die Eier mit Bonusoption, riecht dran oder nicht. Glaube ich auch. Ich würde doch, wobei das ist jetzt doof, der macht das wahrscheinlich nicht nochmal. Der macht jetzt was ganz Ausgefuchstes. Tippen wir das nächste Mal. Wir tippen in der nächsten Folge. Oder wir machen ein Bingo beim nächsten Mal spielen, was Yogi Löw alles macht. Und wir gucken uns nicht das Spiel an, sondern nur die italienische Trainercam. Wir gucken uns 90 Minuten Yogi Löw an. Das ist wahrscheinlich sogar more entertaining als das Spiel selbst. Ich glaube auch. Denn übrigens, das ist mal ganz kurz, darf ich mal ganz kurz Kudos geben, dass du wieder casual so ein Podcasting 101 Engagement-Tipp rausgehauen hast. Irgendwie so, Zuschauerbindung. Starten Sie ein irgendwie so ein kompetitives Element irgendwie so, adressieren Sie Ihre Zuhörer. Ich habe mir vor mir eine Liste liegen. Hab ich natürlich nicht. Dann kommt wirklich gleich noch so ein, ach übrigens, wir haben unseren Shrimp Taco Creamspeak Instagram Contest am Laufen. Erst einmal follow us und snap. Genau. Die fünf Leute, die zuhören, schreibt mal, was ihr davon haltet. Oh, aber das ist tatsächlich sogar das wäre so eine interessante Option. Wenn das jetzt tatsächlich nice, also so nice und entertaining, wie sich das jetzt gerade anfühlt, und sich Leute dafür interessieren, kann man auch mal überlegen, ob man irgendwann mal sich traut, vielleicht so ein Facebook-Live oder, ich meine, Periscope ist ja, war eigentlich der Pionier, glaube ich, und oder Meerkat, und dann hat Facebook die Idee geklaut und jetzt ist, glaube ich, das Hauptding bei Facebook mit Live-Videos. Aber das können wir mal ausprobieren. Habe ich doch gar keine Ahnung von. Du bringst mich da ins Bilde. Ich bin der Social-Media-Praktikant hier. Du bist Social-Media-Expert in allem. Aber genau, vielleicht war es jetzt. Gibt es noch irgendwas zu Jogi Löw in den Eiern? Muss man da noch. Ja, das Trainercamp. Also genau, nächstes genau. Mal Trainercamp, 90 Minuten. Wir gucken uns die Trainercamp Sondersendung an. Irgendwie. Wissen wir, wenn ein Spiel am Sonntag oder was? Machen wir einfach Spiel. Ich glaube, wir gucken uns das am Sonntag an. Vielleicht kann man sich auch die Vergangenen in der ARD-Mediathek angucken. Ja, ja, aber ich meine, das wäre ja zum Beispiel ein Ding, was live interessant wäre. Dass du sagst, so für all die Fußballfrustrierten, so, die gehen in den kommentierten Stream. Wir streamen quasi irgendwie über, keine Ahnung, Stream-App. Das ist eine gute Idee. Thing. Die Trainercam und machen halt kommentiertes, also nur kommentierte Trainercam, 90 Minuten. Genau. Ohne Spiel. Dann lassen wir uns auch von Nivea sponsoren. Dafür. Genau, also das wäre quasi so der Deal, wenn schon die Trainer sich nicht in den Eier kratzen, vor laufender Kamera machen wir das dann und riechen dann gegenseitig. Also wir haben quasi verschiedene Düfte, ja, die man irgendwie ausprobieren kann und riechen dann also an den gekratzten Eierhänden dann danach. Das finde ich eigentlich, das ist schon mal ein gutes Konzept. Das ist schon mal besser als 90% aller anderen Konzepte, die die ARD und die ZDF gerade vorstellen. Ich finde ja auch, meine Freundin findet diese Vor- und Nachberichterstattung bei Fußball immer so toll. Ich finde das ja grauenhaft, was auch damit zu tun hat, dass es gibt ja kaum noch interessante Typen im Fußball. Ne? Da gibt es noch den Zlatan Ibrahimovic, der echt so eine richtig geile Pfeife ist und wo es auch immer Spaß macht. Ist gar nicht egal, ob der nett oder lieb ist oder ob der spendet und weißt du, dieses ganze, ja, der hat einem anderen die Fresse poliert und der liegt jetzt im Koma, aber der spendet immer Millionen an Kinder. Ja, ja. Ne, das ist mir ja auch alles vollkommen wurscht. Ich will ja unterhalten werden, wenn ich den Fernseher anmache. Ich will nicht jemanden sehen, der da mit seinem Sportlerdiplom sagt, die anderen haben gewonnen und wir nicht. Nee, aber das finde ich, also ich meine, ich kann das ja nur als Outsider sozusagen beurteilen, weil ich ja gar, also ich interessiere mich ja eigentlich gar nicht für Fußball. Und ich habe immer den Eindruck, dass, was wahrscheinlich bei allen Sportarten so ist, dass in der Regel einfach so gar nichts zustande kommt bei diesen Gesprächen. Weil die halt irgendwelche komischen Statistiken und irgendwie Anekdoten hin und her schieben und wieder mal vor 8 Jahren irgendwie sich im Urlaub Tripper geholt hat bei einem Urlaubsflirt oder sowas und vielleicht hat sich der Junge ja deswegen gekratzt. Ja, irgendwie so, weißt du? Und irgendwie, das ist so wie Philosophie, so, du hast immer nie ein Ergebnis danach. So. Achso, ja, das kann ich. Ich glaube, es liegt aber auch an etwas anderem. Und zwar, wenn du Fußballspieler bist, dann hast du eine Obligation. Du musst danach tatsächlich an die Kamera treten, wenn die sagen, du hier. Ja, Friedel, ja klar. Friedel Schmitz, du sagst uns jetzt, ihr habt zwar gerade 25-0 auf die Fresse bekommen und du bist zweimal böse hingefallen, hast eine Gehirnerschütterung, aber du musst jetzt trotzdem noch 3 Sätze beantworten. Ja, so. Und dann genau. Einfach so, yeah, I guess we were the, like, the not good team. Ja, ja, sag mal, warum hast du denn so scheiße gespielt? Komm, sag mal. Warum bist du denn so kacke? Ja, so, woran lag es dann heute so? Ja, genau. Wir haben verloren, keine Ahnung. Ich meine, okay, gut, es ist jetzt auch, wir tun jetzt natürlich Unrecht. Ne? Du kannst natürlich sagen, unsere linke Flanke war nicht stark. Keine Ahnung. Ne? Ja, aber du hast ja keinen Bock nach 2 Minuten nach dem Verlieren. Da bist du ja erstmal salty und hast keinen Bock, darüber zu reden. Oder halt creamy, wenn du gewonnen hast. Aber okay, das ist ja auch dieses Ding, aber das führt halt auch zu den Problemen, das ich angesprochen habe. Es gibt auch jetzt gar keinen, wo ich sage, geil, der kommt jetzt ans Mikrofon und das finde ich sogar interessant, wenn er nur Mist redet oder so gar nicht interessiert ist. Oder, ne? Die gibt's ja nicht. Es gibt dann halt den Zlatan Ibrahimovic, der mir einfällt, der ja noch irgendwie so eine Type ist und halt, ne, so ein Trainer, der sich an den Eiern kratzt. Ansonsten hat man den nicht gehört. Ja, es ist auf jeden Fall bedenklich, wenn das die Highlights sind. Ja, ne? Das ist das ging überall durch. Und ansonsten immer nur Artikel, warum ist diese EM so langweilig? Aber darf ich mal kurz an der Stelle, das ist nämlich ein Ding, was mir gerade noch eingefallen ist beim Sprechen, was mich persönlich jetzt an dieser Fußballgeschichte, ich versuche gerade hier noch die letzten Erdnussreste so ein bisschen rauszukratzen, das ist eine frustrierende Angelegenheit. Aber der Hund stoppt. Der Hund pennt. Oh, nice. Und zwar ein Ding, was mich noch bewegt hat letzte Woche, war, beziehungsweise war neulich, glaube ich, erst Freitag oder sowas, wir haben doch jetzt so eine im ZDF so eine Kommentatorin, die Männerfußball macht, ich weiß nicht, wie die heißt, Neumann oder Naumann. Ja, ich glaube aber Neumann. So. Claudia Neumann oder so. Genau. Ne? Und da gab es wohl auf der ZDF Sport, keine Ahnung, auf der Facebook-Seite von denen, gab es wohl halt so einen riesigen Shitstorm, weil die ganzen, weiß ich auch nicht, besorgten Wutbürger sich darüber aufgeregt haben, dass halt diese Frau das kommentiert und das ist so mega, irgendwie, keine Ahnung, das war teilweise total Hanebüchen, so wie die irgendwie. Ihr raubt uns jetzt, uns Männern, irgendwie jetzt das letzte Refugium, was wir noch haben, unsere Männerhöhle, weil ihr da jetzt eine Frau reinpackt oder so, die das überhaupt nicht kann. Und also ich habe das, ich habe einen Ausschnitt von dem Spiel gesehen und ich persönlich fand das auch, also einfach fand es ungewohnt, dass es eine Frau kommentiert, einfach weil ich es nicht so oft gehört habe bisher. Und fand es interessant, aber, also ich kann halt nicht beurteilen, ob die gut kommentiert hat oder nicht, weil, keine Ahnung, ich habe keinen Fußball. Ich glaube, ich finde aber dazu auch, ich glaube, den einzigen, den ich jemals wirklich cool fand, also ich finde keinen schlecht davon, weil es mich auch nicht genug interessiert, als dass ich da jetzt sagen müsste, das finde ich scheiße. Den einzigen, den ich cool fand, war früher als Kind Marcel Reif, der ist jetzt auf Sky. Der hatte irgendwie was Cooles in der Stimme. Hör dir den gleich mal an. Ja, und dann weißt du bestimmt, gleich mal Central Marcel Reif Footage. Genau. Und den fand ich cool. Ja, aber jetzt zur Claudia. Genau, also die Dame, die das da gemacht hat, ich keine Ahnung, ich fand das irgendwie okay. Und sie hatte halt natürlich, du hast ja als Kommentator hast du mal so ein bisschen, es gibt diese Kommentator-Tonlage und diese Kommentator-Sprech einfach so, ne? Das ist einfach so ein Slang, wenn man so drauf hat. Das ist ja auch bei Männern immer so ein bisschen tiefer, so, jetzt müssen wir jetzt hier drüben, also, ah ja, und jetzt haben wir so, ne? So halb zwischen irgendwie Mittagspausen-Banter und irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwas anderem. Und das hat sie halt auch so ein bisschen drauf gehabt, was natürlich im ersten Moment vielleicht erstmal einfach ein bisschen weird klingt, dass sie halt so eine hohe Stimme hast oder quasi biologisch höhere Stimme, die einfach ein bisschen in diese tiefere Lage geht und so ein bisschen dieses, ja, was diesen Kommentator-Slang so raushaut. Ja, aber. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass das wirklich extrem viele Leute mega angepisst hat. Wie gesagt, mir ist sowas total egal. Und also wir müssen uns nicht darüber reden, dass Frauen natürlich im 2016, im 21. Jahrhundert, Männerfußball kommentieren dürfen, wenn die da Bock. Ja, ich finde auch, die ganze Diskussion ist ja auch ganz oft. Es geht ja eigentlich immer um das Gleiche, ne? Und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein paar verletzte Kerle sind, die sich denken. Es ist sowas Gefühliges. Es ist extrem. Das ja, genau. Das kann, so, es kommt zu fassen. Mein tiefstes Innerstes ist irgendwie angegriffen. Ich habe also wirklich, das kam auch teilweise Dinge so, ich bin irgendwie so die ganze Woche am Abend so, ich bringe die Brötchen nach Hause so und alles, schon dieses, so dieses, alles wird schon so durchgegendert und bla bla bla. Und dann irgendwie so, jetzt auch noch das letzte Ding, wo ich mal von meinem Fernseher irgendwie alleine oder mit genau, meinen Jungs oder die ganze Woche habe ich mich gefreut. Da habe ich mich gefreut auf eine Männerstimme im Fernsehen. Aber, und also wirklich, ne? Also bis hin zu so übelsten Beleidigungen von wegen, die braucht mal irgendwie, muss halt mal ordentlich durchgehen. Ja, das wird ja dann, das wird immer gesagt, bei jeder Frau, die mehr Erfolg hat als der Mann, der das gerade sagt. Dann dieses sexuell frustrierte Ding, ne? Also ja, die muss immer erstmal richtig durchgepillt. Vor allem von so einem lausigen Ficker, wie die Leute da auf Twitter dann gesagt haben, vor allem du mit deinem kleinen Pillermann musst dann hier die Claudia Neumann unbedingt ficken, damit die mal nicht mehr im Fernsehen redet. Wirklich, also das ist absolut das Letzte. Also an alle Kerle, das ist wahrscheinlich so wenig Querschnitt mit dem Publikum, das uns zuhört, ja? Aber die 5%, die wir vorhin angesprochen haben, genau, that will hate us. Diese 1,5 Menschen, die uns gerade zuhören, ja? Lasst es doch einfach sein mit der Scheiße. Dann, ja, ich weiß, Twitter ist super, aber ich meine, oder ganz ehrlich, nicht, lasst es doch sein, das klingt wie nach erhobenem Zeigefinger. Jungs, es interessiert keine Sau. Nur weil der Spiegel jetzt einmal in der Woche darüber berichtet, das ist morgen wieder vergessen und ihr fühlt euch noch eine Woche toll. Lasst die Scheiße doch einfach sein. Es interessiert keine Sau, was ihr davon haltet. Es wird sich auch nichts davon ändern, indem ihr irgendwas sagt. Der ARD wird nicht sagen, hier, der Lutz aus Niedersachsen, der findet die Scheiße. Ja. Claudia, du bist raus, du bist gefeuert. So, ne? Die Live-Tweets werden immer so vorgelesen. Ja, ja, genau. Also das ist, ich persönlich, muss ja jetzt auch noch zu sagen, was ich davon halte, mir war es ganz egal, bis ich mal wieder gelesen habe, dass sich alle darüber aufregen und dann war es mir nicht egal. Ist wirklich so, ne? Na, das ist immer diese Dinger, wo du denkst so, scheißegal. Und dann auf einmal so, riesen Shitstorm. Und du nur so, muss ich jetzt scheiße. Eine Meinung dazu haben? Ja, genau, scheiße, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich bin auch weltmüde, wo wir bei endlich alt sind. Ich bin jetzt 30. Genau, endlich alt. Ich bin jetzt endlich alt und ich habe keinen Bock mehr, mich mit dummen Leuten auseinanderzusetzen, vor allem, wenn ich nichts mit denen zu tun habe und wenn ich auch nicht die Claudia bin. Und ich bin auch nicht der Freund von der Claudia und nicht der Intendant von der ARD. Und ich muss da jetzt auch nicht dazu schreiben, die blöden Leute sind sowieso immer die lautesten. Und lass die doch einfach schreien und nächste Woche interessiert sich keine Sau mehr dafür. Und bei der nächsten WM ist es ganz normal, dass die Claudia da spricht. Und dann finden es auch alle cool. Die hat jetzt 2 Spiele gemacht. Die wird auch noch warm und dann wahrscheinlich besser oder genauso gut wie andere. Oder genauso scheiße. Ich finde jetzt, es berührt mich ja jetzt nicht, die Fußballkommentatoren. Das einzig Coole fand ich da, als das mit Dortmund Real, als das Tor umgefallen ist und dann die beiden Kombinatoren da 1,5 Stunden lang irgendeinen Mist reden mussten. Quasi, das war die Erfindung des Podcasts. Ja, also das ist super. Ja. Das fand ich geil. Das ist das einzige Mal, wo man bei mir hören würde, Kommentator und cool, geil in einem Satz. So, ansonsten hörst du halt Kommentator und nichts anderes, weil ich noch nicht mal Kommentator groß sage. wenn mir der Spiegel nicht Diskussionen darüber aufzwängt. Ja, aber das ist ein gutes Thema, ne? Also Stichwort Weltmüde, Stichwort endlich alt. Und diese, keine Ahnung, also für mich ist es immer dieser Moment, wo ich denke so, okay, ich wusste nicht, dass das ein Thema ist. Ich wusste also, nicht, dass Leute über sowas reden. Ja, das ist wirklich so ein Ding. Also, ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube, das liegt unter anderem mit daran, dass ich halt irgendwie, dass man irgendwie so aufwächst in seiner komischen, behüteten Mittelschichts Ich glaube, da ist ganz viel Mittelschicht dabei bei dem ganzen Zurück an den Herd. Deswegen habe ich bewusst Akademiker gesagt, obwohl ich jetzt noch nicht mal großartig aus einer Akademikerfamilie komme, aber halt, ne, so dieses... Ja, man fühlt sich so, ist ja dieses generelle Feeling, dass du besser bist als die anderen. Genau, zu Recht auch, zu Recht. Ja. Nee, und dann hast du teilweise das ist für mich eine ganz, ganz komische Zeit im Moment, oder die letzten Jahre eigentlich schon so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, so, du bist so Teil dieser komischen, einfach aufgrund der, oder durch die Hysterie gefühlte normale Minderheit, die einen gesunden Menschenverstand hat, und auf der einen Seite hast du so diesen absoluten Scum, der irgendwie so in der Spiegel-Online-Kommentarsektion bei Facebook mal so hochschreibt. Da machen wir mal eine ganze Sendung drüber, über Spiegel-Kommentare. Absolut. Und jeder sucht sich die geilsten Spiegel-Kommentare raus. Genau. Wenn es mir viel zu gut geht mit mir selbst und mit der Welt und ich denke, scheiße, du hast das nicht verdient, dann lese ich vorm Schlafengehen zu irgendeinem Artikel, der mit Frauen oder Linken zu tun hat, lese ich mir die Kommentare durch. Und danach geht es mir so scheiße, dass ich wieder eine Woche lang wieder normal bin. Genau. So. Aber darf ich kurz den Kontrast nochmal zu Ende. Du hast auf der einen Seite hast halt diese absoluten, diese absolute gequillte Scheiße, die da irgendwie nach oben kommt, von diesen zurückgebliebenen, irgendwie braunen, manchmal auch nur chauvinistischen irgendwie Arschlöchern, die irgendwie ihre Provinzscheiße da irgendwie reinballern ohne Punkt und Komma. Und auf der anderen Seite, das ist ja bei mir, das ist ja dieses andere Ding, das andere Extrem, was wir so haben, einfach im Modern Age gerade, ist einfach diese Social Justice Warrior, hochgekochte, was aus Amerika rüber sippt. Genau, da hast du wieder zwei Ecken des Spektrums, die aufeinander einlaufen. Und diese ganze, ich sag mal jetzt mal, ich will nicht, das ist mir jetzt wirklich wichtig zu sagen, dass ich das jetzt nicht falsch rüberbringe, dass ich niemanden triggere jetzt hier aus unserem verehrten Publikum. Ich glaube, das ist ganz egal, weil du hast jetzt dein kleines süßes Füßchen schon so tief in den ganzen Kacksumpf reingehalten, dass jetzt, wie bei Herr der Ringe, dieses Monster, das zieht dich jetzt rein und ich stehe daneben und denke mir, selber schuld, die Idiot, ich bin 30, ich hab's gewusst, ich bin endlich alt und wusste, was passiert, aber mach mal weiter. Nachher einfach so, I said something on a podcast 20 years ago and now my career is fucked. Und zwar, dass man so sagen, ich habe nichts gegen Feminismus per se. Man muss sich ja wahrscheinlich sogar als aufgeklärter Mann dieser Tage als Feminist bezeichnen. Ich denke, wenn du sagst, ist doch alles okay, und also nicht, es ist noch nicht alles okay, aber ich habe da gar kein Problem mit, dann bist du wahrscheinlich schon Feminist. Und für die So. Beziehungsweise, ich finde ja nach wie vor, das ist immer dieses Argument, ja, Feminismus ist eigentlich für beide, und dann denke ich mir so, okay, gut, ich sehe auch die historische Bedeutung, aber dann nennen wir es doch halt Egalitarismus oder was auch immer. Genau. Sowas, ne? Ist ja auch egal, auf jeden Fall halt dieses, die nicht gute Seite davon, also dieser Extremismus sozusagen, der halt beim manchen da ist, ne? So diese ganze Triggering-Geschichte und halt diese ganze Social-Justice-Geschichte, und ich habe immer, bei mir ist es immer so ein on the edge of cringe, wenn ich immer sehe, dass Spiegel Online so eine Margarete Stokowski-Kolumne gepostet hat. Ja, ich fand auch, ich finde manchmal, ich habe, glaube ich, die ersten zwei Sachen von der, die ich gelesen habe, die fand ich richtig geil. Also es waren jetzt nicht die ersten, die sie geschrieben hat. Da waren zwei geile dabei und das ist immer so gefährlich. Und dann kommst du mit anderen Leuten zusammen und jemand sagt, ja, diese Margarete Stokowski, so, ey, die finde ich richtig gut. Weil du hast die einzig beiden Sachen von der gelesen, die du richtig gut fandest. Und dann sagt er, wie, du findest die richtig gut. Also, oh Scheiße, weil, Scheiße, ist, was habe ich gesagt? Wirklich, weil das Ding ist, ich gebe mir jedes Mal, ich gebe mir Mühe. Ich versuche wirklich immer ein offenes Ding zu irgendwie offene Openness, open zu sein und irgendwie den Leuten echt irgendwie Chancen zu geben ohne Ende und so. Und aber einfach die meisten Sachen, die ich von der gelesen habe, wo ich einfach denke, so, Mädel, so with all due respect, aber du tust doch deiner eigenen Sache damit keinen Gefallen, weil du einfach. Selbst Leute wie ich, ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel am Start, also selbst wenn Leute wie ich da so allergisch drauf reagieren, die ja eigentlich normalerweise halt für jeden airy Stuff zu haben sind, dann verprellst du vielleicht mehr Leute damit, als du tatsächlich irgendwie bestärkst oder irgendwie zu deiner Sache konvertierst ich, oder so. Ja, und was mich halt auch so verwirrt hat, ist, dass ich gerade in den Artikeln, die ich gelesen hatte und die mir auch sehr gut gefielen, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass sie sehr reflektiert und die kann das auf nicht nur bei dem einen so, Thema, ne? Sondern ja, ja. Dass die eigentlich genau dieses Mindset hat, dieses, okay, ich gehe jetzt nicht in die Extreme, aber ja. Lass uns doch mal hier mit dem Endlich Alt einmal ein kleines Päuschen machen, denn ich muss ganz dringend Pipi und will was trinken. Ja, die alten und, Menschen schon wieder. Genau, und du holst ja noch ein kleines Glas Erdnussbutter und dann sehen wir uns hier in zwei Minuten wieder. Genau, ich würde das nochmal, ich mach mal gleich nochmal einen Kaffee oder sowas und jetzt, wo ich allein bin, kann ich es vielleicht mal sagen, es klang jetzt wahrscheinlich eben schon wieder so, als wäre ich jetzt wieder so ein intolerant Dude. Das ist Creamspeak. Ja, es ist wirklich, das ist der sichere Hafen für intolerante und tolerante Menschen zusammen. Und gleich reden wir noch über russische Hooligans. Bis gleich. Ja, finde ich, und unsere Allegiance to russischen Hooligans. So, Kaffee jetzt. So, bis gleich, Jungs. Ja. Wir lassen laufen, ne? See you later on. Creamspeak. Creamspeak. Wir lassen einfach laufen. Ne? Weil ich muss so dringend pissen, mein Freund. Ich jetzt. Ja, ja. Yep. Bis gleich. So, bist du da? Ich bin da, ja. Ich habe mir ein kleines, wollte ich mal sagen, das finde ich eigentlich eine schöne Addition zu Creamspeak. Ich habe mir jetzt ein kleines Buffet jetzt mal mitgebracht, weil ich habe nämlich auch Hunger. Achso, du meinst, du isst jetzt einfach durch. Genau, weil ich habe ja mit der Erdnussbutter schon angefangen und ich irgendwie fände das irgendwie sympathisch, wenn einfach so Essensgeräusche im Hintergrund sind. Das ist gut. Ich würde sagen, wir moderieren einfach mal wieder ein. Willkommen zurück zu Creamspeak. Ihr sicherer Hafen für Margarete Stokowski-Hörer, Fußballhasser, Frauenhasser und Bodypillow-Besitzer. So, oh Gott, der Max hat sich was zu essen geholt. Und ich fange jetzt. Genau. Ganz kurz. Darf ich euch mal kurz erklären, was ich, dass die Leute auch mitfiebern können, sozusagen, wenn ich welche esse? Also, ich habe jetzt eine geile Selection hier. Zwei Scheiben, richtig geiles. Schönes Holzfällerbrot, das ist auch irgendein so Preis gewonnen, glaube ich. Da war so eine goldene Plakette drauf. Ich weiß nicht, ob man die. Hast du die mitgegessen? Ja, das ist die Frage. Ich weiß ja nicht, ob man die drauflassen muss, wie bei diesen Cappies, weißt du? Um das dann, ist das dann cooler, wenn man. Egal. Ich glaube, das ist cooler. Ich glaube, man isst die mit. Ich aber bin noch nicht bei der nicht Stelle, wo die Plakette ist. Ist auch nicht so wichtig. Sag aber bitte gleich Bescheid. Genau. Apropos Brot, ich habe. Nee, ich habe mir erklärt. Sorry, hallo, bitte, ja. Einmal in Ruhe mein Essen aufzählen. Also, ein geiles Brot. Dann habe ich immer meine Favorite Standardbutter, das schöne Kerrygold Extra. Trigger Warning. Merkt man schon wieder, dass der aus einer Akademikerfamilie kommt, ne? Die gute Butter. nicht die billige, die man gesalzen wohlgemerkt, nicht die billige, die man in so einer Jute-Tüte hinterhergeworfen bekommt, ja? Genau, ist gesalzen und da sind auch irgendwelche Plaketten drauf. Ich weiß jetzt nicht, kann es natürlich sein, also es ist alles ohne Gewehr, was ich hier aufzähle, weil ich weiß nicht, ob Kerrygold eigentlich auch so eine Mutantenfirma ist, die irgendwie die Erde zerstört, kein Plan, oder wer dahinter steckt, oder ob das irgendwie bestimmt BP. Nestle oder irgendwie sowas. BP ist auch gut hier. Egal, Kerrygold-Butter, dann schön geil, diesen geilen Jagd-Camembert, der wahrscheinlich irgendwie aus alten Schwämmen oder sowas gemacht ist, aber ist scheißegal. Und so eine Salami, so ein bisschen Standard. Und einfach so Salami, okay. Genau, also eigentlich so alles. Also jetzt ist auch Schluss, jetzt kommt meine Brotgeschichte. Ich war gestern bei Manufaktum und die haben ja auch Brot. So, und dann habe ich mir da ein Walnussbrot gekauft. Die machen, glaube ich, alles, was der gediegene Lehrer von heute so benötigt. Und das ist auch alles fürchterlich spießig. Da bist du auch nicht gern drin. Ich gehe da das nächste Mal mit so einem Trenchcoat und tiefsitzender Mütze rein und stecke mir das Brot einfach in den Mantel. Then I'm gonna talk to some kids. Genau. Wanna buy some bread? Und, und das Geilste, was ich da gesehen habe, war ein Kicker. So ein Manufaktum-Kicker ist ja alles selbst gemacht, für 1.700 Euro. Und das ist doch richtig, das kannst du doch mal einfach so deinem Kind von der Dienstreise mitnehmen oder mal so zum Schulanfang. Ja, genau, Manufaktum. Irgendwie sympathisch bis zum nicht mehr aushalten. So fast so schlimm wie die IKEA-Werbung, die einen duzt, was mich auch immer wild macht, wenn ich mir denke, was erlaubst du dir eigentlich, du schwedisch sprechendes Arschloch, dass du mich hier einfach duzt? Was weißt du schon, was ich für Kissen mag? Naja, auf jeden Fall Manufaktum. Und das Brot war echt lecker. Und der hat uns auch gesagt, das ist so geil, das kannst du eine Woche liegen lassen und das ist immer noch knusprig. Also nicht wieder knusprig, sondern immer noch knusprig. Aber wir haben das dann gleich am Abend ganz gegessen. So wie das mit allen tollen Sachen ist, wenn wir die haben, wir essen die einfach immer sofort auf. So. Aber ist es nicht ein bisschen suspekt, wenn du das irgendwie eine Woche liegen lassen kannst und dann ist es immer noch knusprig? Dann haben die da wahrscheinlich so McDonalds-Konservierungsstoffe drin, also wahrscheinlich kannst du auch einen Monat liegen lassen. Da sind keine Konservierungsstoffe drin. Das ist einfach, das kommt aus diesem ganzen Slow-Cook-Movement, das damals bei den Kannibalen in Südafrika angefangen hat. Und dieses Slow-Cook-Movement, es geht halt darum, dass du nicht diese billige Kohlenhydratschleimerei beim Aldi, du drückst auf den Knopf und dann fällt das irgendwie aus einem Loch raus und du denkst dir, geil, Brot für einen Euro. Und hinten drin schwitzen dann die Aldi-Leute beim Backen und verbrennen sich die Arme. Ich muss ja sagen, ich bin großer Fan von diesem Laugenbrötchen bei Lidl für 25 Cent oder so. Ja, die haben halt null Nährwert, aber die sind einfach, die kannst du einfach so reinballern. Das ist voll geil. Da habe ich noch eine Geschichte zu. Und zwar sind wir mal umgezogen. Also nicht ich, aber ich habe geholfen. Und dann sind wir mitgefahren bei jemandem, der den Wagen gestellt hat, ein Freund von denen. Und der ist hoher Mitarbeiter bei einer, in Aachen, bei so einer Brotkette. Also so eine kleine, so eine coole Kette. So eine, die noch nicht zu irgendwas anderem gehört. Und der hat uns dann bei dem Umzug, und das war auch echt interessant, halt so 2 Stunden lang erklärt, was es so mit Brot und Brötchen auf sich hat. Zum Beispiel, dass man bei richtig geilen Brötchen, da ist nicht nur die aktuellen Erzeugnisse drin, sondern man nimmt auch immer ein bisschen vom alten Teig, vom Vortag und dann schmeckt das noch viel besser. So. Ah, okay. Und man backt die halt ganz langsam und wenn man die zu schnell backt, dann kriegt man auch nur Magenschmerzen davon und geht auf wie so ein Hefekloß. Und das ist wohl das Geile an diesem ganzen Slow Cook und nur deutsche Bestandteile. Und dann waren wir fertig mit dem Umzug und haben uns erstmal beim Rewe auch aus der Klappe fallend so ein Hörnchen geholt. Nice. Und haben das auch schuldbewusst an der Straßenecke gegessen, wie so ein paar Fixer. Und habe gedacht, hoffentlich fährt er jetzt nicht mit seinem Brot-Truck hier vorbei, sieht uns da und fährt dann weinend nach Hause, weil wir ihn verraten haben. Das ist ja eh so dieses Ding. Ich meine, ich finde das ja super, dass wir jetzt irgendwie Cold Brew Coffee haben und irgendwie, weiß ich auch nicht, Fairtrade, Aufklebeschnurrbärte oder sowas, aber du kannst einfach, also als auf so einem studentischen Budget kannst das, du ja einfach genau, nicht. Das ist das Ding und ich sage mir auch immer, wenn du irgendwann mal die Kohle hast, wenn der Podcast so richtig davonfliegt und die Millionen reinkommen, dann kaufe ich mir auch die geile Kerrygold-Butter. Bravo, dann kaufe ich mir auch geile Sachen. Dann gehe ich auch wirklich vielleicht sogar zum Bauern und schaue dem Schwein vorher noch in die Augen, bevor das da vor mir gehäckselt wird. Und sage, so bewusstes Essen, aber das kann man sich ja auch irgendwie gar nicht leisten. Ne? Das ist ja auch gar nicht drin. Wenn ich jetzt denke, dass ich mir jedes Mal meine Wurst und meinen Käse direkt an der Theke hole von den netten Verkäufern da. Das ist ja auch keine Excuse. Also manchmal muss ich sagen, da kann ich zum Beispiel meine Freundin nur hoch. Keine Ahnung, das kann ich eh nur die hoch anrechnen. Die zieht das durch? Nein. Also die hat halt, die hat noch weniger Budget zur Verfügung als ich. Ich sage jetzt hier keine absoluten Zahlen, weil dann let's be honest, you're all way poorer than me. Genau. Jeder, der die Zeit hat, sich was anzuhören, hat wahrscheinlich. Genau. An der Stelle können wir mal eine kleine Umfrage machen. Diesmal Publikumsparticipation. Genau. Schickt uns doch mal irgendwie welche. Was schickt uns doch mal eure Kreditkartennummer. Ja, unser genau. Also das auch, aber vor allen Dingen auch so euer Monatsbudget, was ihr zur Verfügung habt. Genau. Und ob ihr das selbst verdient. So, bitte bis zur vierten Dezimalstelle. Selbst verdient oder halt von Mama und Papa. Auf jeden Fall hat also eine Studentin hat nicht so viel zur Verfügung, aber kauft immer Biofleisch, wenn die Fleisch macht. Macht so, meine übrigens Chapeau, jetzt auch. Alter. Nur muss ich sagen, also da muss ich ja mal gleich zählen. Die ist ja auch seit einem Monat Vegetarierin und zieht das Knaller durch, raucht auch nicht mehr. Ja, okay. Und ja, so cool ist das. Irgendwo hört es auf. Naja, irgendwo hört es dann auf. Okay, aber gehen wir doch zurück zu Creamspeak, endlich alt. Und wir waren bei der WM und dass das alles ja irgendwie cooler war. Meine schönste WM oder EM war das, glaube ich 96 oder so, als Deutschland noch grüne Trikots hatte und so Leute wie Tante Käthe da mitgespielt haben. Das war geil. Da war ich Boah, Alter. Das war richtig. Da war ich noch nicht mal geboren, glaube ich. Da war ich 10, da warst du 3. Ah, ja. Naja, genau. Das war auf jeden Fall, das war schön. So, genau, und wir wollten noch über die russischen Hooligans reden. Ja. Bring on the conspiracy theories. Ja, also so viel Conspiracy ist da gar nicht bei. Also ich finde erstmal, so bei aller Liebe zu anderen Ländern, andere Sitten und ja, das muss man ja irgendwie tolerieren. Muss man ja tolerieren. Also ich finde, da, wo Gewalt anfängt oder Gewalt im Spiel ist, muss ich einen Scheiß tolerieren und akzeptieren. Das ist einfach Scheiße. Ja, deswegen gibt es ja auch das krasse Disziplinarverfahren jetzt. Ja, genau. Und dann, ich meine, Hooligans gab es schon immer. Die Engländer haben ja auch mitgemischt. Aber was ich dann halt so schlimm finde, ist, dass das habe ich mir jetzt übrigens sogar rausgeschrieben. Ich kann den Namen aber nicht aussprechen. Soweit gehe ich dann auch nicht. Lebedev, das ist der Parlamentsvizepräsident. So, oder Lebedev. Igor Lebedev, der Parlamentsvizepräsident. Und der hat auf Twitter geschrieben, gut gemacht, Jungs, als er das gehört hat. Wer hat das geschrieben? Der Vizepräsident des Parlaments dort. Der hat, also nicht, ganz wichtig, nicht zu den russischen Fußballern, sondern zu den russischen Hooligans hat der geschrieben, gut gemacht, Jungs. So. Ja. Ne, das muss man auch erstmal so auf sich wirken lassen als normaler Mensch, der jetzt nicht ständig auf die Straße geht und sich mit anderen Leuten die Schnauze einhaut. Das finde ich schon ziemlich krass, gerade wenn man mal bedenkt, dass in 2 Jahren die WM in Russland ist und dass wir dann zu Gast bei Freunden sind, wie die Deutschen. Das wird eine Katastrophe, aber das Interessante daran finde ich mich wirklich, also ich muss ja gestehen, ich habe ja als es ganz frisch war mit den russischen Hooligans, da habe ich im ersten Moment eigentlich mir gar nichts dabei gedacht, naiv wie ich bin. So Stichwort endlich alt. Ich bin immer noch, glaube ich, voll passiv. Ja, weltmüde genug, genau. Du weißt noch nicht. Ja, ist wirklich so. Ich bin immer, hab echt so dieses, okay, jeder will mir erstmal was Gutes. Was ich mag. Ist aber auch so. Jeder will was Gutes und für sich. Bis auf die ja, bis auf die Russen. Bis auf die Russen. It's basically like with Hollywood. Ja, und die Stochowski, die hört sich auch schwer russisch an. Die war bestimmt auch dabei. In erster Reihe. Mindestens osteuropäisch. Die genau. Auf jeden Fall die stand da in erster Reihe und hat ihre Titten gezeigt. Nee. Wollen kurz, alle genau, nichts Gutes von dir. Ich, Creamspeak. Ich habe mir erstmal nichts Böses dabei gedacht und dann meinte, weil ich irgendwie, wir hatten im Büro drüber gesprochen und mein Chef meinte so, das ist alles irgendwie Teil, die sind da eingeschleust und das ist irgendwie, das ist alles beabsichtigt, irgendwie halt für Unruhe zu sorgen, das dann irgendwie innenpolitisch wieder zu spinnen und so weiter und so fort. Und je mehr wir drüber geredet haben, ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, haben sich ein paar Leute geprügelt, so, ne? Aber, und da gab es jetzt auch, wenn ich das richtig mitbekomme, es gab ja jetzt auch noch diesen Incident, wo die Russen, glaube ich, den französischen Botschafter einbestellt haben. Das ist ja so der neue Trend, du bestellst ja Botschafter ein. Das ist so the 2016 thing to do in politics. Und die haben den, glaube ich, einbestellt, weil die diesen noch so einen anderen Bus mit russischen Fans irgendwie angehalten haben und die sollten sich ausweisen sozusagen. Und die haben halt irgendwie geweigert, sich auszuweisen. Und da gab es dann irgendwie so ein Eklat drum. Und das hat mich dann doch wieder zum Nachdenken bewogen, weil das ist ja schon so ein bisschen diese ich sag mal, man kennt es ja ein bisschen von der Krim, ne? So diese ganze, da sind jetzt auf einmal so Rebellengruppen und irgendwie so Russland-treue Lokalmilizen, die aber total von der Bevölkerung sind, aus irgendeinem Grund mega gut ausgerüstet sind und ne? Ja, so. ich weiß, was du meinst, und da ist auch leider was Wahres dran. Denn es gibt dann wieder einen anderen, der hat einen Namen mit viel zu wenigen Vokalen. Und deswegen kann ich den auch nicht aussprechen, konnte mir auch nicht merken. Aber der war wohl. Ich dachte, früher, das wäre der Grund, warum der schuldig ist. Der das erstmal sowieso. Aber der ist, glaube ich, Sportvorsitzender oder so. Ich weiß es nicht. Und der war wohl früher auch wirklich ein ganz großer Neonazi. Nee, der war ganz groß in der rechten Szene, hatte, glaube ich, auch eine Band. Und es wird wohl gemunkelt, dass der die Jungs da hingeschickt hat, weil das alles viel zu gut organisiert war. Und fünf von denen sitzen ja auch gerade in Köln. Also während wir hier reden und sprechen, wir nehmen übrigens in Köln auf. They know our whereabouts now. They can't find us. Ja, aber Ganze wirkt so sehr durchexerziert, dass da noch keiner festgenommen wurde und alle sind weg und wussten. Also jetzt mal abseits von Chemtrails und Hohlwelttheorie. Meine Theorie wäre wahrscheinlich im weitesten Sinne, dass das einfach Teil dieser Overall Strategy ist, die halt Putin fährt. Sozusagen, du baust diese Narrative auf von. Europa will uns nicht, der Westen will uns nicht, der Westen mag uns nicht. Wir werden immer als die Bösewichte irgendwie hingestellt und so ein bisschen dieses ganze. Es klingt jetzt schon wieder, ne, so mega überzogen, so Hashtag Hitler-Vergleich. Das passt gut, aber damit kriegt man immer wirklich Buzzwords. Hitler-Vergleich gibt immer Views. Also, ne, so ein bisschen dieses Hitler-mäßige oder generell Kriegsding, kriegshistorische Ding so, ne? Du hast irgendwie, Wirtschaft ist innen drin scheiße, und deswegen verschiebst du einfach die Aufmerksamkeit irgendwie auf dieses außenpolitisch-innenpolitische Ding, sagst du, das Feindbild da draußen, genau, der böse Westen und die und der gute, das russische Vaterland, so, so das Ding. Ich glaube, dass man da auch ganz nah dran ist. Und was mich aber auch wieder, und das ist auch mit dem endlich alt, kommst du wieder dazu, ich finde es so billig. Es ist so leicht zu sehen und es ist auch einfach wieder, irgendwie hört ja dann diese ganze Völkerverständigungsdiskussion auf, wenn dann gehauen wird, ne? Wenn dann die Gewalt dazu kommt. Ja, mega. Und du hast eben, so doof. Du hast eben wieder die Hitler-Vergleiche und da habe ich auch noch einen guten. Und zwar machen wir jetzt eine unserer ersten Rubriken. Hier bei Creamspeak, und zwar ein kurzer Blick zurück. Ja, oder was auch Hitler-Vergleich der Woche wäre auch noch wichtig. Genau, ein kurzer Blick zurück in der letzten Woche, und ich habe was, das ist gestern und vorgestern passiert, und da möchte ich unbedingt drüber reden. Und zwar. Ich finde es schön, wie die ganzen Rubriken und Themen so super leicht existenzialistisch angehaucht sind. So, endlich alt, ein Blick zurück, das Live-Meeting. Ich musste mir heute, ich wollte nämlich sagen, letzte Woche. Und das klingt so einfach, und ich bin ja kein einfacher Mensch, ich bin ja schwer. Jeder, der mich kennt und mich schon mal hochgehoben hat, weiß das. Und ein kurzer Blick zurück. Und mir ist nämlich, ich habe was gelesen oder sogar gesehen heute. Und zwar gab es in der Türkei ein paar Jugendliche, und die haben sich das neue Radiohead-Album anhören wollen. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Genau, und haben dazu Bier getrunken. Und dann kamen muslimische Nichtesser im Ramadan, und die haben die dann wohl vermöbelt und den Laden da auseinandergenommen, weil die Bier getrunken haben. Und wenn wir dabei vergleichend sind, mich erinnert das frappierend an die Anfänge der SS-Zeit, als nämlich dann auch erstmal so ganz lose Verbunde von Leuten rumgingen und dann gegen bestimmte Sittenwacht. Genau, Sittenwacht, die Scharia-Polizei. Mhm. Genau, und die gingen dann rum und haben die da vermöbelt. Und das finde ich ganz schlimm. Und jetzt wird es noch schlimmer, weil Idioten gibt es ja immer. Ne? So Leute, die sich mal zusammentun und dann andere hauen. Aber dann heute wurden wohl die Protestanten, die quasi dafür protestiert haben, dass man das eigentlich machen sollte, sich treffen ne? und Bier trinken, auch in der Türkei. Ist jetzt egal, welche Religion mein politisches Oberhaupt hat, ne? Das ist ja mein Ding. Mhm. Ja. Und das war ja noch nicht mal groß öffentlich. Das war ja in einem Plattenladen abends um 19 Uhr oder so. Ne? Die haben das ja nicht auf dem Marktplatz gemacht oder in der Moschee. Ich glaube, die Kritik war ja auch daran, zum Beispiel, die haben ja die Fenster, das war so ein Glasfront, und die haben das nicht verdunkelt oder so. Ne? Das ja. Haben auch Leute genommen. Genau, also wenn dich sowas stört, dann guckst du halt nicht nach links in das Schaufenster, sondern nach rechts. Ne? Ja. Und genau. Und dann wird die Polizei hat dann heute diese Demonstranten auch mit Wasserwerfern und Gummisäckchen niedergeschossen. So. Und das finde ich einfach wieder traurig. Das war mein kurzer Blick zurück heute. Was ist dein kurzer Blick zurück? Ja, ich habe es auch, also tatsächlich, das habe ich mir auch angeguckt. Das Video war auch ganz traurig. Die Leute waren auch wieder so total, die waren so happy, ne? Ja, also genau, die einen waren super happy und die anderen nicht. Und das finde ich auch schlimm. Die Schläger waren noch nicht mal happy dabei. Wenn du denkst ja dann, okay, machst das was Verbotenes, was irgendwie blöd ist, was nur dir gefällt, und dann haben die noch nicht mal Spaß dabei. Ja, die können sich noch nicht mal freuen dabei. Ja. Nee, die hauen dazu und machen dann auch so eine Fresse dabei, weißt du? Das ist das Schlimmste. Also wirklich overall echt schlechte Vibes, das Ganze. Genau, einfach total scheiße. Ne? Wahrscheinlich auch wieder Taylor Swift-Fans, die keinen Bock auf Radiohead hatten. Die sind genau dieselben Leute, die der Neumann irgendwie schreiben, sie muss mal wieder ordentlich durchgewimpft werden. Genau, genau. So richtig, auch wieder so richtig halbstarke Ficker, die, wenn sie dann wirklich mal vor der Neumann sitzen, auch gar keinen hochbekommen. Ja. So, weil die wahrscheinlich sagt, und hier sehen wir, und hier sehen wir jetzt, wie man gegenüber aber absolut keinen hochbekommt. Die lernt das ja alles, die weiß ja, wie man kommentiert. Die weiß, wie man schlaffe Schlongs kommentiert. Genau, hast du vielleicht einen schönen Blick zurück? Irgendwas Heiteres zu meinem wenig beschwingten? Ich habe nichts vorbereitet. Ich wollte nur kurz nochmal sagen, ich wollte nochmal ein bisschen mein Image hier aufpolieren, nachdem ich schon massiv gegen Marete Stokowski gehetzt. Ist egal, die Leute haben dann schon ausgemacht und haben auf Twitter und Tumblr schon Bilder von dir. Ich habe den Hitler-Mustache. Vielleicht sollten wir so ein Template vorlagen. Ja, ich glaube, machen wir am besten. Ein bisschen Interaktion und so. Ich habe nochmal, tatsächlich, weil ich genau nicht, ich wusste, du weißt in so einer Situation natürlich nicht, wie ich bin dagegen. Ich habe deswegen einfach mal aus Solidarität diesem Plattenladen auf Facebook, Velvet Indieground oder so heißen, glaube ich, habe ich mal so ein Like dagelassen. Ja, also ich kann mal appellieren an unsere riesige Reichweite, liked Velvet Indieground, den istanbulianischen Plattenladen auf Facebook. Vielleicht werden die, keine Ahnung. Das finde ich gut. So. Das ist dann ein kurzer Blick nach vorn von Max. Wir können ja machen, einer guckt nach hinten, einer guckt nach vorne und zusammen schielen wir dann. Ja, finde ich gut, das ist eine schöne Sache. Genau. Weil dann muss ich mir jetzt nämlich auch nichts aus den Fingern saugen, weil ich bin eh damit zu beschäftigt hier. Ja, genau. Und Radiohead hat dann auch noch natürlich sofort was dazu geschrieben. Und die haben dann gesagt, tut uns auch total leid und finden wir doof. Und das finde ich auch so richtig scheiße aus der Affäre ziehen von Radiohead. Anstatt dass die sagen, wisst ihr was, Jungs, wir haben so viele Millionen, wir zahlen jetzt jedem von euch 500 Euro für ein Ticket hierhin. Und dann kommt ihr und dann machen wir euch ein kleines Konzert oder dann dürft ihr bei uns im Plattenladen mit uns ein Bier trinken. Und, ja, oder was weiß ich, irgendwie so ein geiles, so ein Propaganda-Flugzeug, was so Radiohead-Platten abwirft, so Sampler genau. Oder sowas. Richtig, genau. Über dem Palast von Erdogan. Das wäre super. Oder wenigstens so ein Statement halt, weißt du, das einfach sagst so. Aber irgendwie mehr als, ey, hat einer von euch jetzt gerade Bock, auf Twitter zu schreiben, dass uns das auch total leid tut? Das finde ich schwach. Ich finde Radiohead kommen, da muss mehr kommen. Die sind für euch, haben die da was gehört und ihr seid da das Zeichen für freies Musik hören und Bier trinken. Echt so, echt, ne? Und ich finde, egal was ist, ich meine, so Musik hören und Bier trinken ist doch jetzt so das essentielle 20-Sein, oder? Mega, und vor allem das Krasse daran finde ich immer noch, also ich meine, man darf das jetzt natürlich auch nicht hochhypen so, das ist jetzt nicht so, als hättest du halt wirklich so, keine Ahnung, ne, so eine, irgendwie 10.000 Leute, die da in Uniform durch die Stadt marschieren. Nee, aber bevor du jetzt sagst, aber, da waren heute oder gestern, da waren Polizisten und die sind genau das, was du gesagt hast, die sind uniformiert durch die Stadt marschiert. Die aber haben jetzt so nicht die im Schutz genommen. Ja, gut, aber das ist ja nichts Neues, dass Erdogan Demonstranten verprügeln lässt. Auf jeden Fall ist das trotzdem so ein Ding, wo du einfach denkst, no offense to Iran, aber du denkst im ersten Moment, das passiert in Teheran oder sowas, aber nicht in Istanbul, sowas geht ab. Ja. Also die waren noch schon eigentlich die waren mit zwei Beinen irgendwie und einen kleinen Finger schon in der EU drin und jetzt hast du wieder so, fuck that shit, Alter. Ja, das stimmt auch. Aber ich glaube, das machen wir dann auch mal in einer anderen Serie. Ja, ich habe nämlich genug Themen. Wir sind schon 81 Minuten auf Band, habe ich irgendwie. Ja, ich finde 1 Stunde 20 ist auch geil. 1 Stunde 20 ist richtig cool. Da sind wir auch wieder beim Filmformat und Serie Best of Both Worlds. Ne, unsere Charaktere werden noch immer tiefer und ihr ergründet uns. Wir machen jetzt die nächste Rubrik und zwar profane Haushaltstipps in Klammern ab 18. Moment, das ist ja super dirty. Ist das überhaupt schon, können wir das nach 22 Uhr? Nee, das heißt, nicht, können wir das vor 22 Uhr aufnehmen? Ist das irgendwie? Ich glaube, man darf das erst ab 22 Uhr abspielen. Das müssen wir dazu schreiben. Also ab 18 bezieht sich aber nicht darauf, dass du das Ganze nackt machen sollst, sondern ab 18 bezieht sich darauf, dass du die vor 18 nicht brauchst, weil dann wohnst du noch bei Mama. Okay. Jetzt kurz mal zum Verständnis. Machen wir jetzt eine neue Folge gerade? Haben wir jetzt eine Folge fertig? Oder? Oh, nein. Wir machen jetzt einfach jedes Mal, wir reden so lange, wie geht. Und irgendwann nach 90 Minuten sagen wir dann, jetzt ist aber auch gut, jetzt können wir uns selber nicht mehr hören. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Ich glaube, ich höre mich so gerne. Das ist ein Zweimann-Circle-Jerk. Vor allem, wenn du dann noch mit jemandem anderen irgendwie im Creamspeak sitzt. der einfach so genau mehr oder weniger dieselbe Weltsicht hat wie du und dann einfach so die ganze Zeit so, genau, so und wir permanent und wir gegenseitig nehmen, selbst bestätigst. Das wir ist nehmen sehr euch angenehm. Mit auf diese Reise, Creamspeak, euer sicherer Hafen für Social Jobs. Okay, also, profane Haushaltstipps. Du profane Haushaltstipps. Ich hab nämlich schon einen. Ich hab auch einen, hab ich mir, das ist extrem widerlich, die Angelegenheit, hab ich heute wieder gemacht. Das ist auch total scheiße und klappt nicht. Aber ich hab das Ding, aber ich hab's selber rausgefunden, oder selber für mich entdeckt, diese Strategie, deswegen bin ich ja sehr stolz drauf. Und zwar, wenn du so richtig geil, so richtig schön clogged drain hast, du hast einen richtig verstopften Abfluss in der Dusche, so preferably mit so einer nicen Kombination aus Körperflüssigkeiten, Haaren, vor allem Haaren, mega viel Haaren. Stimmt, der Max hat super lange Haare. Ich habe mega lange Haare, 2 Meter bestimmt. Und mein, ich weiß jetzt nicht, das ist, vielleicht sollte man das biepen oder sowas. Also, aber du meinst so eine Mischung aus so, ich würde sagen, Haaren und Jizz und die letzten 8 Minuten löschen wir. Nein, also die Mischung aus Haaren und Jizz macht so eine Plombe. Also diese, ihr kennt das ja, ne? Ich gehe davon aus, dass ein paar Leute von euch schon alleine wohnen. Die anderen finden das jetzt wahrscheinlich extrem lustig, weil, ne, die haben das noch nie gemacht, weil Mama das immer wegmacht. Ja, guess what? Your mom does those things. She knows. So, auf jeden Fall ekliger Shit drin, vor allen Dingen Haare. Und das ist der Vorteil, wenn du lange Haare hast. Du kannst sie einfach rausziehen. Genau, du gehst da mit einem, du nimmst dir so ein, wie heißen die Dinger? Nicht Oropax, sondern so ein Wattestäbchen, so ein Q-Tip, und steckst das da so weit rein, wie du irgendwie hinkriegst. Und dieser Watte. Für die Leute, die erst jetzt zuhören, es geht um nichts Sexuelles, wir befreien einen Apfel. Doch, es geht um indirekt Sexuelles. Ja, genau. Es ist auch, also ja, ich mache das auch im Bedroom manchmal so. Ja, so weit reinstecken, wie es geht. Und dieser Wattekopf, der hat quasi, der funktioniert in dem Moment ein bisschen wie so ein Klettverschluss, weil der sich mit diesen Haaren verfilzt, die da drin sind. Und dann machst du wirklich den Old Spaghetti Twist und drehst das einfach auf, soweit es halt geht. Und du kannst halt wirklich, weil das dann irgendwann einfach fest ist und verknotet, kannst du halt diese ganzen Haare echt meistens in einem, also ich brauche 1-2 Q-Tips dafür, das ist eine Sache von 1-2 Minuten, einfach so aufzwirbeln, wie so ein Spaghetti-Ding, einfach dann rausziehen, dich dabei fast übergeben, weil dein Wirkreiz so maximal getriggert wird irgendwie dabei und dann halt möglichst schnell das in den nächsten Müllsack befördern. Und das schmeißt du dann deinem Mitbewohner ins Bett mit so einer passiv-aggressiven Zettel dabei und sagst, guck mal, genau, was ich hier von dir gefunden habe. So, okay, ja. find ich einen super Haushaltstipp. Wir machen jetzt wieder ein bisschen Customer Relations. Wer auch Probleme hat in diesem Fall mit Sachen, die irgendwo verstopft sind, hoffentlich nur im Abfluss, Q-Tip rein, drehen, rausziehen und die Sache ist gelöst. Ihr sagt uns das nächste Mal, wie das geklappt hat. Und ansonsten auch fürs nächste Mal, ich finde diese Haushaltstipp-Idee nämlich eigentlich gar nicht so schlecht, das können wir vielleicht ein paar Mal machen. Ach, das machen wir jetzt immer. Wenn wir reiten den Gaul so lange, bis er tot ist. Absolut. Also wenn ihr Trouble habt im Haushalt oder vielleicht gerade erst bei Mama ausgezogen oder weiß ich auch nicht, Eltern tot oder so und ihr müsst jetzt eure 3-jährige Schwester noch miternähren, irgendwie sowas. Wenn ihr Probleme habt im Haushalt, schreibt uns doch richtig an. Haben wir schon irgendwelche Social-Media-Accounts? Ich glaube, wir haben noch gar nichts, aber ihr könnt uns, das Ganze kommt ja bei YouTube auch raus, das heißt, ihr schreibt uns dann unten in die Kommentarsektion. Schreibt uns auf unsere privaten WhatsApp-Telefonnummern, die werden nachher eingeblendet im Audio-Stream. Autsch. So, genau, okay. Ihr schreibt uns einfach eure Probleme im Haushalt, die ihr habt und wir kümmern uns darum. Zu lösen. Genau. So, mein profaner Haushaltstipp ist, der ist total scheiße und ist eigentlich kein Haushaltstipp, sondern mehr, was man nicht machen sollte. Ihr sitzt zu Hause, wollt Kaffee trinken und habt keine Milch mehr. Und dann denkt ihr euch, jetzt irgendwo hingehen und Milch holen, ist ja total scheiße. Ich gucke jetzt, was hilft. Creme fraiche hilft nicht. Das schmeckt total eklig. Und was aber hilft ist, also jetzt nicht bei Creme fraiche, wenn ihr jetzt merkt, okay, die Milch ist schon so halb sauer. Was ich jetzt persönlich gemerkt habe, wenn man nur die oberen 2 Millimeter von der Milch einschenkt, dann geht das. Das schmeckt nicht sauer oben. Habe ich immer das Gefühl, subjektiv. Also nicht so weit kippen, dass die Klumpen rauskommen und dass es aussieht, als hätte jemand in den Kaffee gewichst, sondern wirklich nur die ersten 2 Millimeter von oben, also die Trägerflüssigkeit der Milch, nur reinschütten und das hilft meistens schon. Das war mein profaner Haushaltstipp für heute. Nice. Darf ich kurz noch mal eine Anmerkung machen zu dem zum Wort profan? Ja. Das war relativ profan, das war sehr profan. Das wäre vielleicht auch noch eine Rubrik, die wir machen könnten. ich sag's jetzt trotzdem einfach mal, weil ich die Idee gerade hatte. Was man machen könnte, wäre sowas, so Wortbedeutungen, von denen du immer angenommen hattest, es wäre das eine, und dann hast du aber erst mega peinlich spät rausgefunden, dass es eigentlich was komplett anderes das ist. Das ist super, weil das ist nämlich das eigentlich fast auch meine nächste Rubrik. Und ach, zwar, geil. Siehst du mal, Great Minds Think Alike, Alter. Dinge, die wir immer wissen wollten, dann aber doch nicht gegoogelt haben. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Das heißt, für mich ist das meine absolute Nummer 1. Es kann auch schon sein, dass ich die ganz oft gegoogelt habe zum Thema endlich alt, aber immer wieder vergessen habe. Und okay. Zwar, warum die Penishaut dunkler ist als die restliche Haut vom Körper. Das ist in der Tat eine gute Frage, die ich mir jedes Mal gucke, wenn ich stelle, wenn ich Pornos gucke. Genau. Du kriegst ja einfach immer nur Pornos mit Schwarzen an. Why is it so dark? Das wollte ich schon immer wissen. Und immer, wenn ich dann interessiert bin, denke ich, das google ich jetzt. Dann denke ich mir aber auch, scheiße, dann sieht mein Provider wieder, was ich so google. Und dann denken sich irgendwann, was für einen perversen Arsch haben wir da eigentlich einen Vertrag verkauft? Und bei mir ist es immer dieser Moment, wenn ich merke, dass ich mit meinem Band-Account bei Google eingeloggt bin. Und denke so, oh, fuck. Ja, genau. Which body pillow is best? Aber ich meine, guck mal, das wäre doch zum Beispiel so ein Ding, das wäre auch so ein Publikumsparticipant-Ding, das sagt, okay, wir wollen das eigentlich gar nicht googeln. Macht ihr das mal und dann erklärt oder uns genau. Das. Oder googelt nicht, sondern denkt euch einfach was aus. Das ist auch eine bessere Lösung, gewinnt. Ja. Ich glaube aber... muss jetzt trotzdem noch meine Rubrik kurz loswerden. Oder wolltest du noch was zu der Penishaut sagen? Ich glaube, mit der Penishaut, ich glaube, ihr habt es wirklich schon öfter gegoogelt. Aber dann immer vergessen, weil die Antwort vielleicht nicht wirklich so toll war. Ich glaube, das hat vielleicht irgendwas... Vielleicht hast du es auch verdrängt, es war zu disturbing. Mit der Spannweite der Haut zusammen. Also wenn man die quasi dann so weit rauszieht, ist die normale. Ja, das macht Sinn. Ja, klar. Also irgendwie, dass sie so ein bisschen gestaucht ist. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch jetzt wieder nicht googeln. Weil mir fehlen so diese letzten 10% Motivation, dann doch zu sagen, dafür gibst du das jetzt ein. Warum? Und um ehrlich zu sein, es ist auch okay, das nicht zu wissen. Ich glaube also, auch, so ein bisschen okay. Magie. Ein bisschen Magie muss absolut. Das Leben noch haben. Let the magic. Okay, hast du was zu der Rubrik zu sagen? Ja, okay. Und zwar hatte ich nämlich neulich einen Moment, und das ist wirklich für mich extrem extrem peinlich, weil ich habe eine, also Stichwort privilegiertes Akademikerkind und so, ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium, ich habe wirklich eine klassisch humanistische Bildung genossen. Ich habe ein großes Latinum und hätte fast auch ein Gräkum gehabt. Ich habe übrigens auch das Latinum, möchte ich kurz sagen. Ja, siehst du mal, sind wir alle intelligent hier. Und da müsste man es ja nur wirklich wissen eigentlich. Und zwar habe ich gedacht, das Wort mundane, ne, oder mundane im Englischen. Ich war immer davon ausgegangen, dass das auch sowas ähnliches sei wie profan, halt sowas, irgendwie sowas beliebiges, unwichtig, irgendwie offensichtlich, ne, sowas. Und dabei ist das überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie das zustande kam, ich habe es erst tatsächlich vor einer Woche oder zwei oder so, habe ich das wirklich mal nachgeguckt und hatte diese Epiphanie und dachte, I've been living a lie all my life. Ich habe es zum Glück nicht so oft benutzt. Zum Glück, paar Mal. Ja. Und full disclosure, so mondän ist natürlich so schick und extravagant und so weltmännisch. Was, genau, das ist ja, da kommt von, das ja her. Von Mundus. Dann, Mundus, ne? Genau. Die Welt. Ja, genau das Ding. Oder halt Le Monde. So. Es ist halt weltmännisch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch mondän auch schon oft in diesem Zusammenhang. Ne? Es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist negativ besetzt. Aber profan heißt ja auch... also so alltäglich oder aber weltlich tatsächlich. Profan heißt auch weltlich. Ja, also wahrscheinlich, vielleicht ist es also das. So andersrum ist es dann. Anders konnotiert halt, ne? Ja. Weltlich im Sinne von Irden und irgendwie, normal sozusagen. Und mondän halt dieses, extravagant, von Welt. Aber das passt ja wirklich gut in die Sache. Das hätte man ja eigentlich auch einfach mal durch 2 Klicks oder ne, durch 6 Klicks googeln können. Ja, klar. Hat man dann auch nicht gemacht. Okay, finde ich eine schöne Rubrik. Machen wir auch weiter. Jetzt meine nächste Rubrik, oder hast du eine? Hast du was dir auf der Seele brennt? Ich hab mir nichts ausgedacht. Ich bin gar nicht vorbereitet. Okay, dann habe ich jetzt die nächste Rubrik. Sachen, die man nicht so toll findet, die aber auch eigentlich nicht erwähnt werden müssen, weil die eigentlich niemand so richtig gut findet. Und Margarete Stokowski. Nein, das ist gemein. Das erste Mal ist das keine Sache. Du Pig. Oh, sorry. Oh, no. You objectifying Pig. My cover has is blown. Nein, ich habe eine meiner Lieblingssachen übrigens, ist Wasser oder Softdrinks aus Tassen trinken. Boah, nee, hasse ich wie die Pest. Das ich, und keiner weiß The warum. Worst. Und ich google das jetzt auch nicht, weil es dann auch einfach so egal ist. Aber ich merke das immer. Ist die Rubrik, dass man das schlecht findet oder dass man es gut findet? Nee, Sachen, die man nicht so toll findet. Ah, nicht so gut. Die okay, aber auch eigentlich nicht erwähnt ist. Werden müssen, weil die eigentlich ja. niemand. Also so ganz öffentliche Sachen wie zum Beispiel in einen Hundehaufen treten, wurde jetzt. Ja, so eine okay, Promilleartige. Ja, gut. Wo dann aber so das mit Tassen finde ich schon besser. Das ist nämlich wirklich so ein Ding, das ist einfach scheiße. Ja, das was ist auch einfach daran liegt. Zum Beispiel so schwarz. Du kannst Wasser in Tassen einfach nicht sehen. Du vielleicht, weißt nicht, wie vielleicht der Füllstand ist. Das, du, vielleicht ist es das. Ich mag aber auch nicht irgendwie, das Keramik hat auch einfach nicht so die schönste Oberflächenbeschaffenheit. Du hast eine Badezimmer-Konnotation eigentlich damit. Du bist eigentlich so getriggert. Das fühlt sich, als würde ich aus dem Klo trinken. Ja, wirklich, ne? Ja. Ich glaube, das spielt immer auf jeden Fall mit rein. Und diese das Sache mit dem Füllstand, du weißt es einfach nicht. Ja. Das ist einfach, bei Kaffee ist es egal. So. Du hast wenn das Wasser aus der Toilette warm ist, bin ich dabei. Aber das kalte, aber wenn das schwarz und warm ist, dann ist das. Apropos nee. Kaffee, ich muss mal einen Kaffee holen. Ja. Wie machen wir das jetzt? Dann holst du dir jetzt einen Kaffee und dann machen wir jetzt die letzte Pause vor dem Ende. Wir sind jetzt nämlich schon 94 Minuten. Ja, aber du hast ja am Anfang noch ein bisschen aufgenommen, das zählt nicht. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder mit der letzten Rubrik. Und dem Kleinen auf Wiedersehen. Bis später bei Creamspeak. Creamspeak. Achso, ey Max, ich mache jetzt hier eine Pause. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich find's mega geil. Ich find's auch sehr extrem unterhaltsam. Es macht tierisch Fun. Und ja, mega. Ich glaube, ich habe ja erst so gedacht, so von wegen, ne, stapel erstmal tief. So einmal im Monat. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir das einmal in die Woche machen. So ein Sunday-Thing. Richtig, oder? Genau. Einfach einmal im, das ist ja auch wirklich eine Arbeit von 2 Stunden maximal. Und ich muss auch leider sagen, das hat extrem viele Parallelen zu dem ganzen Böhmermann. Bob-Zeug. Auch übrigens das mit dem Essen. Ich wollte eben sagen, nein, mach das nicht, darüber reden die fast jedes Mal, dass die immer essen und die Zuschauer sagen dann nicht, nee, sollt nicht essen. Nee, ist total... Ach, ja, es, aber... Ja, siehst du, ich wusste es nicht. Deswegen, ich gucke mir auch, glaube ich... Doch, ich gucke mir die weiter an, weil ich die auch unterhaltsam finde. Aber wir haben ganz viele Parallelen dazu. Guck mal, wir haben jetzt 1,5 Stunden eigentlich fast gelabert. Und es macht echt Fun und passt. Okay, ich gehe jetzt eine rauchen und ich glaube, ich mache mir noch einen Kaffee und dann hören wir uns gleich wieder. Ne? Bis dann. Du hörst dich gerade? Ich muss gerade noch Facebook mit meiner Freundin Schluss machen. Ah, okay. Ja. Nee, alles easy. Okay, willkommen zurück. Ich bin auch gespannt, also, ja. Ach, mach du doch mal den Willkommen. Mach mal eine andere Ration, ist okay. Okay. Okay, mach ruhig, ist in Ordnung. Willkommen zurück bei Creamspeak. Unser Thema heute ist endlich alt. Und wir sind gerade in unseren Rubriken. Und meine letzte... Creamspeak. Meine letzte Rubrik ist das einschneidende Erlebnis. Und zwar Storytelling Time. Oh, no. Wir ziehen das hier zusammen durch. Wissen die Leute eigentlich, dass ich Max bin? Ist das, haben wir uns eigentlich introduced? Oder wir so, haben uns, zur Not packen wir es am Ende einfach nochmal drauf. Also ich bin Mascho, der andere da ist Max. So, und das einschneidende Erlebnis. Und wir werden jetzt jedes Mal ein einschneidendes und persönliches Erlebnis, zum Beispiel wurde ich mit 5 Jahren von 5 Leuten vergewaltigt, nein, und das einschneidende Erlebnis, das vielleicht nicht ganz so traumatisch oder eher minder traumatisch ausfällt, erzählen. Und mein einschneidendes Erlebnis, und das fiel mir jetzt gerade bei einer berühmten 3-Zug-Zigarette ein, denn seitdem das Wetter hier so scheiße ist, unser Sommer, macht es gar keinen Spaß mehr, draußen zu rauchen auf dem Balkon. Ich habe jetzt einen Balkon draußen in der neuen Wohnung und ich sitze da draußen und ziehe dann immer nur 2-3 Mal ganz gierig an der Zigarette und muss dann wieder rein, weil es immer so ungemütlich ist. So, und da fiel mir ein einschneidendes Erlebnis war, da war ich 7 oder 8 und wir waren an der Nordsee im Urlaub mit Mama und Papa. Und da gab es so ein richtig geiles Schollen. Das ist so mondän, was du da hast. Richtig, ja, richtig. Nee, es war gar nicht. Es war eher profan. Und, ah, okay. Ja, sorry, so. Ich habe schon vergessen, was das heißt. Und dann hatte ich so ein geiles Schollenfilet, so richtig schön angebacken und habe dann die ersten 2 Bissen davon gegessen. Und das war der Himmel, also der Himmel in meinem Mund. Und dann kam, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wahrscheinlich zusammen haben sie es gemacht, die Schweine. Mama oder Papa hat dann gesagt, das geht so nicht, da musst du eine Zitrone drüber ausdrücken. Und dann haben die mir über das geile Schollenfilet eine Zitrone ausgedrückt und dann hat das so scheiße geschmeckt. Und dann habe ich das auch nicht mehr zu Ende gegessen. Und noch nicht mal aus so kindlichem Trotz von wegen, ihr kauft mir jetzt ein neues, sondern weil es wirklich nicht geschmeckt hat. Und ich kann mir, also in meiner Erinnerung haben die beiden, die sahen auch aus wie der Teufel da und hatten Hakenkreuzarmbinden an und haben dann zusammen so jeder eine Hälfte diese Zitrone über meinem Fisch ausgedrückt. Und das ist mein einschneidendes Erlebnis. Und deswegen mag ich auch, glaube ich, keine Zitronen über Fischen. Vielleicht mag ich das nicht, weil mir das jemand aufgedrückt hat. Ich mag keinen Fisch. Aber und deswegen mag ich keine Eltern. Nein. Und deswegen, das ist actually legit reason. Und deswegen mag ich nicht, wenn man zum Beispiel aus so einem Wiener Schnitzel eine Zitrone ausdrückt. Oder in meinen Augen. So. Ja, das finde ich zum Beispiel geil. Fisch könnte ich mir auch vorstellen, aber ich esse halt keinen Fisch. Aber doch, über Fischstäbchen würde ich das zum Beispiel auch machen, aber da würde ich wahrscheinlich eher. Ich bin so einer von diesen Double Standard Assholes, die einfach sagen, ich kann Fisch essen, aber Fischstäbchen, weißt du so? Das finde ich, wenn man genau drüber nachdenkt, ist das auch eigentlich kein Fisch. Nee, nicht, ist im, es auch nicht, ist nicht, auch im nicht. Biologischen Sinne. Nee, da ist das wahrscheinlich einfach so. Wobei, an der Seite. Mit Methylaroma oder so. An der Seite steht ja immer drauf bei den Fischstäbchen, wie geil der Fisch ist, den man da gerade isst. Es gibt ja irgendwie Klasse A bis F. Und das habe ich. Und wie geil überfischt der Fisch eigentlich. Eigentlich gibt es den gar nicht mehr. Wir haben es den ausgedacht. Aber das ist doch eigentlich erstmal so 2 Klassengesellschaften. Nur ein erlauchter Kreis an Menschen weiß, dass man an der Seite lesen kann, ob man jetzt den Premium-Fisch hat oder die alte Tunke, die so mit den Netzen am Boden aufgeschabt wurde. Ja, siehst du, ich wusste das zum Beispiel nicht. Ja, aber an der Seite steht, ich glaube nur bei den richtig guten Fischstäbchen, bei den. Aber die Frage ist auch, manchmal will man es eigentlich auch gar nicht wissen. Also zum Beispiel, ich kenne das mal, wenn ich Pizza bestelle oder sowas und dann schreiben die da rein so, ja, Pizza irgendwie, keine Ahnung, Pizza Prosciutto, ne, und dann halt so mit Formschinken. Das ist eines der schlimmsten. Und ich denke so, Alter, Wörter. So, weißt du was? Ich hätte voll Bock auf eine fucking Pizza Prosciutto gehabt. So, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ja. Prosciutto. Und dann schreiben die ja Formschinken in und da habe ich auf gar keinen Bock mehr drauf, weil das halt total unappetitlich ist. Man bestellt dann und ich hätte das aber sonst happily einfach fucking gegessen, so. Und ich habe mir eine scheiß Pizza ruiniert, weil ja die. Wegen der Political Correctness, so, weißt du? Ist es jetzt voll vermessen von mir, sich darüber aufzuregen, weil das ist vielleicht, ne, hilft vielleicht dann Leuten, denen das, die sich das überhaupt nicht bewusst sind, sich da vielleicht eine bewusstere Entscheidung zu treffen. Aber ich habe die bewusste Entscheidung, Trash zu essen. Ich will halt nur nicht das vor die Nase gehalten bekommen. Das kann ich voll verstehen. Ich finde aber auch, alleine das Wort Formfleisch Hinterschinken ist eine Abomination. Ja, und mega. Jeder, der das nochmal sagt in meinem Beisein, ja, kriegt eins aufs Maul. So, ohne Warnung, zick, zack, Zahn ab. Formfleisch dann sollen nach Schinkenart. Genau. Schinkenähnlich. Und was ist dann das Gegenteil? Formloser, metaphorischer Schinken. So, mit einer Hauch, genau. Also, ich finde es eine absolute Nihilismus. Es ist eine absolute Sauerei, das auch noch im Essen zusammenzubringen. Wenn mir das jemand sagt, meine Mutter wurde vom Auto überfahren und isst jetzt ein Formfleisch-Hinterschinken. So, dann sage ich, okay, alleine die Information reicht mir aus, jetzt kann ich mir was darunter vorstellen. Ja, aber ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, der macht das Essen auch selber und dann legen wir da drauf Formfleisch-Hinterschinken. Das wird auch nicht besser, indem ich das sage. Nee. Das hat auch keine schöne Prosodie, Wort. Es gibt nichts Schönes daran. Wer nochmal sagt, Formfleisch-Hinterschinken, ja, und ich zähle mich selber dazu, der kriegt aufs Maul. Ganz einfach. Russische Hooligans rufe ich an und den Lebedev. Moskau und der kommt zu dir nach Hause. Und während Margarete Stokowski ihre gesammelten Werke vorliest. Genau, und dann rasieren die sich so richtig. Und du wirst gezwungen, ihre gekratzten Eier noch auch zu. Richtig, zu genau. Und der Yogi kommt dazu und teebeutelt dich so richtig und kratzt dich. Ich würde eine Ausnahme würde ich vorschlagen machen. Und zwar, wenn das so geometrische Formen sind, die du bekommst. Also wenn das so Dreiecke und Sterne. Genau, und wenn das mit einem Quadrate Spiel verbunden ist und du musst, dann du musst so ein so ein Förmchen durch. Geometrischer Form schinken. Damit genau. Könnte ich mich finden. Also, das ist mein einschneidendes Erlebnis gewesen, das mit der Scholle. Was ist dein einschneidendes Erlebnis? Du, ich weiß gar nicht. Ich fand eigentlich gerade das ganz schön, dass wir nochmal so alle Register rausgezogen haben, so ein bisschen über worüber wir geredet haben heute. Das wäre eigentlich ein schöner Abschluss gewesen, oder nicht? Ach so, meinst du? Weißt du, dann kommen die Hooligans und dann kommt Margarete Schukowski. Und dein einschneidendes Erlebnis waren die letzten anderthalb Stunden. Ja, ich glaube auch. Das okay. Ist absoluter Mindblowing. Ja. So, das Thema heute war endlich alt. Wir haben uns mittelmäßig, also Formnote war ganz okay, aber wir haben uns so mittelmäßig damit beschäftigt und sind einmal so durch die letzte Woche gerasselt und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Ja, finde ich auch. Zu einer neuen Folge Creamspeak mit Marshall Creamspeak. Max. See ya, dudes. Bis dann. Okay. So, jetzt sind wir ungefähr... Ich stopp mal Recording. Oder haben wir noch schicke Outtakes? Ich stopp mal, ne? Ich habe genug Outtakes jetzt. So.